Normis raus aus Deutschland. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hallo. Das war jetzt aber, ja, also unsere Okay, dann sage ich Mieterheit. Normalitäre, das N-Wort, das kennt ihr doch. Also. Ja, willkommen bei den Weltraumaffen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Mit dem soziolinguistischen Konstruktivismus. Ach, der ist auch da. Ja. Welcher von den bunten Bildchen ist das denn? Der mit Den den haben wir gerade Goldbarren? gemeldet. Mitgebracht Für den Kulturklassenkampf. Kill all Normies, ein Faszinationsproblem. Das ist eine Buchkritik auf einem kleinen Blog. Breaking the Waves kommt wohl aus der LGBTQ-Richtung, nehme ich mal an. Und warum ich das aufgenommen habe, ist, weil es lieber wieder mal unser Lieblingsthema tangiert. Sie zitiert hier aus dem Buch die Autorin der Rezension. Gamergate itself kicked off when Zoe Quinn created a video game called Depression Quest, which even a non-gamer like me looked like a terrible game, featuring many of the fragility and mental illness fetishizing characteristics of the kind of feminism that had emerged online in recent years und so weiter. Nevertheless, her dreadful game got positive reviews from political sympathetic indie game journalists, which turned into a kind of catalyst for the whole Gamergate-Saga. Das sei auch mal deswegen in dieser Länge zitiert, damit ihr einen Geschmack von ihrem Stil bekommt. Kein Wort darüber, dass Zoe Quinn selber unter Depressionen litt und dass die Tatsache, dass das Spiel sich um Traurigkeit und Zerbrechlichkeit dreht und damit weiblich kodiert ist. Entschuldigung, das ist einer der dümmsten Sprüche von allen. Einer der Hauptgründe war, warum sie dem Gamergate-Mob ein so willkommenes Opfer war. Seid ihr eigentlich noch ganz klar? Denkt ihr euch jedes Jahr neue Heiligengeschichten aus? Oder was ist euer Problem? Ich frage mich, Zoe warum die. Quinn hat vorher versucht, über ein Forum von depressiven Männern Publicity zu erzeugen. Und jetzt tut hier diese Rezensentin so, als wäre ihre Depression sozusagen das rote Fadenkreuz gewesen, das sie auf die Stirn gemalt war. Und das finde ich eine Unverschämtheit, weil ich während meiner Unterstützung von Gamergate tausend Leute kennengelernt habe, die unter Depressionen oder ähnlichen Dingen gelitten haben und für die Games halt der Ausweg waren. Ja? Und eine ungestörte Ruhe vor der Realität. Und jetzt so zu tun, als sei das irgendwie Es gegen ist halt schon Depressive gewesen. Hart, dass sie halt Wizard-Chan halt auch nie erwähnen, wie das da gelaufen ist. Ein Forum, wo sich Depressive unterhalten darüber, dass sie Probleme haben, ihre Wohnung zu verlassen oder überhaupt beim Pizzaservice anzurufen, um sich Essen zu bestellen, dass sie mit sowas Probleme haben, weil sie an psychischen Krankheit leiden. Und dann hat ja aus dem sozialen Kreis der Social Justice Journalisten jemand einen Artikel geschrieben, dass sich diese Menschen über Zoes Game das Maul zerreißen würden. Und das Board wurde dann geradet und ein Haufen Leute sind dort aufgekreuzt und meinten, na, ihr seid alles Arschlöcher. Und ich keine Ahnung. Das ist in etwa so vergleichbar mit jemandem, der durch eine geschlossene läuft und von irgendjemand blöd angelabert wird in der geschlossenen und dann sich darüber aufregt, dass die Person jetzt gerade geistig ein Dünnschiss labert, während jemand in der geschlossenen hat. Wo ich mir echt denke, Leute, ihr habt wirklich den Schuss nicht gehört. Also auf dem Leid von Depressiven Werbung machen und sich dann aufregen, wenn jemand sagt, hey, vielleicht ist es moralisch fragwürdig, was ihr da macht. So, vielleicht, wer kann das schon wissen? Wenn sie über die vermeintliche Schwäche einer Frau wie Zoe Quinn schreibt, also die Autorin von Killer und Normies, die sich über Jahre hinweg mit Mord und Vergewaltigungsdrohung und dem Ausbreiten privater Details in der Öffentlichkeit herumschlagen musste, erschreibt sich Nagel dabei gleichzeitig implizit selbst als tough-minded Kritikerin von Feminismus und jedes Zeigen von Verletzbarkeit und als sehr konservativ, was Genderpolitik angeht. Ja, das ist ja praktisch schon eine Straftat, sich Ja. als sehr konservativ zu zeigen, was Gender angeht. Ja, und das geht in einer Tour so weiter und es wird konsterniert, dass wir ein Problem mit der Faszination mit der Alt-Right haben, dessen Keimzelle Gamergate übrigens laut diesem Artikel war, oder deren Keimzelle. Aber klar doch. Ja. Haben wir irgendwie gar nicht mitgekriegt, als wir dabei waren, ja. Aber scheint so zu sein, was steht ja überall. Außerdem warnt sie vor der antisemitisch konnotierten Hetze gegen einen Kulturmarxismus oder der direkten Angst vor einer kommunistischen Revolution als Red Scare Revival. Rote Angst, ro rote Angst zu haben, ist gesund und normal. McCarthy did nothing wrong. Also, da gibt es auch keinen Kontext. McCarthy war der Gute und linke Lumpen in der Presse haben seinen Namen in den Schmutz gezogen. Also, in meinen Augen. Also, Blacklisted by History, holt euch das Buch. Also, ist von 500 Kommunisten in der US-Regierung ausgegangen. Am Ende waren es 1500. Es wurde später mit KGB-Dokumenten belegt. Also, alles, wogegen er gekämpft hat, war real. Es gab eine wortwörtliche kommunistische Verschwörung innerhalb der US-Regierung. Und der Name wird heute noch in Schmutz gezogen. Obwohl die Geschichtsbücher und die Staatsarchive mittlerweile offen sind. Venona Papers, also dekodierte Nachrichten vom KGB, ist mittlerweile alles bekannt. Schwätzt nur niemand drüber, weil man da dann mal ein Buch lesen muss, richtige Recherche machen muss. Also. Ja. Genauso wie mit Zoe. Defying Young Capitalists wird nie erwähnt, dass eine andere Social Justice NGO kaputt gemacht hat. Mit ihrem Mob. Also. Ja. Ja, mit dem Buch Kino Die. Enormis, ne, also fand ich jetzt auch nicht so prall. Steht zwar viel drin, was wirklich so gewesen ist, aber immer halt mit, ja, mit Einschränkungen dann wieder, ne? Also zum Beispiel Christina Hoff Sommers wird da drin angesprochen, aber auch gar nicht irgendwie, was die jetzt dazu beigetragen hat oder so. Es das heißt dann nur irgendwie, ja, das ist halt irgendwie eine konservative Feminismuskritikerin und auch die Sachen mit der Sarkeesian. Es wird zwar darauf eingegangen, dass es da irgendwelche Debatten gab, aber diese ganzen falschen Darstellungen von der oder so wird auch nicht irgendwie mal aufgeschlüsselt. Who Stole Feminism von Christina Hoff Sommers ist ein gutes Buch. Wobei ich hier angeben muss, ich habe Christina mal auf den Wein eingeladen. Also ich bin dann nicht mehr Biased. neutral. Ja. Nee, die Nägel, also in den Kill All Normies, das Buch. Ich fand es nicht super, super schlimm, aber halt auch wirr und das Weisheits definitiv nicht letzter Schluss. Also. Ja, mir ging es ja hier auch wieder mehr um die Rezeption in Deutschland und die Ja. Legendenbildung in Deutschland. Ja, genau, ist ja auch alles richtig. Ich wollte es nur noch mal anfügen, weil nicht, dass einer meint, wir verteidigen jetzt dieses Buch. Weil das würde ich auch Nein. nicht unbedingt tun. Nein. Also, ja, im Prinzip haben sie schon hier wieder ein Problem mit so, na, Sachen, mit denen Gamergate-Leute ein Problem haben. Also, mit denen ich zum Beispiel ein Problem habe. Was eigentlich auch lustig ist. So, das ist schon nicht mehr die reine Lehre, weil da steht nicht hundertprozentiges Narrativ drin. Da werden noch zwei, drei Sachen irgendwie mal ein bisschen anders dargestellt. Und das geht ja nicht. Eigentlich ist es hier nur so ein Popkultur-Ding irgendwie. Und ich stelle mir gerade vor, dass irgendwelche Leute irgendwann geschichtliche Schlüsse draus ziehen oder so. Ja, was heißt Ja. irgendwann? Das tun die ja jetzt schon. Ja, fange schon an Ja, damit. Oh mein Gott. in Like Wars. Also Like Wars war ja ein Buch, was ich auch vor ein paar Streams vorgestellt habe, wo dann jemand, der sich eigentlich mit Geopolitik, Politikwissenschaften auseinandersetzt und halt in einem geopolitischen Kontext auch über soziale Medien schreibt, der halt auch das Narrativ aufgenommen. Also unter Hashtag Gamergate auf Twitter millionenfach belästigende Tweets abgeschickt worden sind. Und ich mir denke, Alter, nein, es gab eine feministische NGO, die wurde in die Twitter-Zentrale gelassen, um die Tweets zu analysieren in Gamergate. Und man hat festgestellt, dass Accounts, die mit Gamergate assoziiert waren, im Durchschnitt weniger oft belästigende Sachen geschrieben haben, wie das allgemeine Twitter zur Anita Sarkeesian. Und ich mir auch denke, eure eigenen NGOs, die ja schon biased sind, können das noch nicht mal mehr finden. Und dann kommt am Ende jemand an, der über geopolitischen Kram schreibt, sieht da nur hier und da ein paar Artikel, die schlecht recherchiert sind und tut dann darauf basierend seine falsche Meinung in die Welt gurken und dann kommt bei Like Wars bei rum, dass da millionenfach belästigende Tweets abgesetzt wurden. Also das ist wirklich, also das ist eine Erfindung, die du nicht nachweisen kannst. Also ich, Ja, das ist Softie. Softie kennt er vielleicht noch, haben wir schon mal drüber geredet, zumindest am Rande erwähnt. Das ist jetzt das wunderbare Funkformat vom Missy Magazin, wo wir jetzt alle für bezahlen dürfen. Und ja, bei diesem Ding geht es jetzt um kulturelle Aneignung. Aber ich wollte das jetzt eigentlich nicht unbedingt komplett abspielen. Kanada-mäßig oder was? Ja, es ist halt Hanebüchen. Es ist wieder dieses Ding von wegen, ja, so wie ich aussehe und so, das darf mir keiner nehmen und blablabla. Also es ist halt Gegenteilsvielfalt mal wieder von den Vielfaltleuten. Also richtig lustig eigentlich. Aber die denken ja nicht nach. Die denken, das Jahr ist nicht zu Ende, ihren Kram. Und deswegen Vielfalt ist gut, Vielfalt ist gut. Wie, ihr wollt irgendwas annehmen von den Sachen, die wir machen? Nein, Vielfalt ist schlecht, Vielfalt ist schlecht. Ja. Was nicht Hanebüchen ist, ist Blank Slate von Steven Pinker. Hast du immer angespielt? Und soll ich mal anspielen? Nee, aber das hier kann ich ja mal anspielen. Das habe ich mir, als du es gepostet hast, dann mal angeguckt in voller Länge. Und zieht euch warm an! Die Gesellschaft ist heteronormativ, Leute. Dafür müssen wir Rundfunkgebühren bezahlen. Die Tierwelt ist heteronormativ. Wir sind alle hetero, ja? Alles andere ist abnormal. Das, meine Damen und Herren, ist Heteronormativität. Wie man sie jeden Tag auf der Straße erlebt. Jeden Tag werden Leute angeschrien. Wir sind heterosexuell in dieser Gesellschaft. Genau, ein großes soziales Problem. Permanent wird uns Heterosexualität unterstellt. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Partnerin nach Venedig. Da stand gerade, dass die heteronormative Zweierbeziehung ein Produkt der Romantik ist. Die Romantik war irgendwann 17, keine Ahnung. Und vorher gab es keine romantische Zweierbeziehung. Wo hat Shakespeare dann seine verkackte Idee für Romeo und Julia hergehabt? Aber ich, vorher kommen Orpheus und Eurydike. Der hat das erfunden, alles. Der ist der, der die Heteronormativität erfunden hat. Deswegen ist er auch so populär. Warum hat Helena mitgenommen und mit ihr eine heteronormative Beziehung angefangen, die dann zum Trojanischen Krieg geführt hat? Die waren ihrer Zeit voraus. Alles erst aus der Romantik kommt. In Wahrheit waren die queer und schwarz und die böse Geschichtsschreibung hat es einfach nur geändert. Ach, alles. Das hätte ich mir also, denken können. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, also ich kannte, also lass mich jetzt mich falsch erinnern, aber ich kannte dieses Heteronormativität aus der Romantik. Ich kannte das von Jean-Paul Sartre, also vom Mann von Simone de Beauvoir. Also da hatte ich das her, als ich mal 16 war, habe ich da in die Richtung relativ viel gelesen. Also, aber ja. Ja, aber denk doch mal nach, Mars. Damals, ja. Warst du da schon heterosexuell? Ich müsste mal den Goethe fragen, der weiß was. Es ist ein bisschen wie mit dem Logo. Der auch meinte, könnte da die Leute blocken oder so. Beziehungsweise der meinte ja, dass nicht behindert zu sein ein Privileg wäre. Und bei denen ist ja nicht irgendwie queer zu sein auch ein Privileg oder so. Ne? Also das ist ja dieselbe intersektionale Ebene. Ja, Moment mal, das geht ja gar nicht. Das ist ja wieder völliger Blödsinn. Wenn was ein Privileg ist, dann ist es außerhalb der Norm. Ja. Es ist nicht normativ, dann. Oh mein Gott. Ja gut, also den Ton mache ich jetzt aus wegen der komischen Musik. Dann singen wir mal eine was. Wieso fahren Sie denn ohne Freund nach Venedig? Eine schlimme Unterdrückung, würde ich sagen. Und auch diese hochwertigen Optics, die uns hier für die Gebühren gemacht werden, finde ich toll. Ja, und die auf der linken Seite ist auch die aus der Löschlicht-Doku, wenn ich mich da richtig entsinne. Ah, sehr gut. Die sollte bei einer Gillette-Werbung mitspielen. Die machen aber erst mit hochwertigen Kameras Aufnahmen und verwischen die dann mit ihren Programmen und so. Ne? Ist klar. Ist doch klar, dass sie zusammen sind. Und warum zeigen die mir den Stinkefinger? Das verstehe ich nicht ganz. Ich fühle mich als Zuschauer jetzt gerade irgendwie... Das ist in, immer noch. Das ist einfach in. Heteronormativität basiert darauf, dass es nur zwei Geschlechter gibt, die sich komplementär sexuell aufeinander beziehen. Nee, das bedeutet das nicht. Das ist Heterosexualität. Heteronormativität würde bedeuten, wenn du in einem anderen Teil des Landes wohnen müsstest, wenn du queer bist oder nicht aus dem Haus dürftest oder so. Umerzogen wirst. Du darfst das doch ausleben. Mach doch. Zwangstherapiert. Aber haben die das jetzt so dargestellt, als wenn es wirklich nur zwei Geschlechter gibt, oder wie? Im Sexualkundeunterricht habe ich nur Sex zwischen Männern und Frauen kennengelernt. Der. Wofür ist denn der Sexualkundeunterricht da? Damit man auch was über Fortpflanzung und die Gefahren des heterosexuellen Geschlechtsverkehrs, Schwangerschaft oder ähnlichem erfährt. Ist nicht dafür da, damit ich erklärt bekomme, was weiß ich, wie irgendwelche Praktiken gehen. Das muss vor der Klassenfahrt, muss das dringend noch unterrichtet werden. Ne? Die Schüler wissen, dass sie keinen Scheiß bauen dürfen. Und Schülerinnen. Die Jungs was zusammen machen, das ist ja eigentlich egal. Ne? Das kann auf jeden Fall ganz schön einschüchtern sein. Was meinst du? Steht da. So. Diese Annahme ist außerdem transfeindlich, weil auch Frauen Penisse haben können, wisst ihr Bescheid. Ja, Frauen haben Penisse. Läuft. Genauso haben Schizophrene Chips im Kopf, die von Aliens eingebaut wurden. Also, läuft. Das finde ich den allerbesten Spruch. Sogar queere Beziehungen sind für manche Menschen nur dann greifbar und das geht weiter mit, wenn es einen Mann in der Beziehung gibt. Also Lesben sind noch viel unsichtbarer als Schwule. Ihr müsst echt... Genau, deswegen war ja auch lesbischer Sex gegen das Gesetz, wobei homosexueller Sex erlaubt war. Och, Moment, das war genau umgekehrt. Aber das stimmt, es gibt Leute, die fragen danach, wer denn das Männchen ist in der Beziehung oder so. Ja, das meinen die ja anders. Also, das meinen die ja nicht wörtlich. Haben. Die meinen ja damit nicht, wer hat denn bei euch den Penis? Ja, das ist richtig. Wer hat die meisten Attribute? Das ist auch gelogen. Ich meine. Kaum, naja, kaum ist halt ein Wieselwort, ne? Also, ja. Kaum. Spätestens mit Alfred Biolek war das doch sowieso vorbei. Ich weiß nicht, ob das als Medien zählt, aber ich weiß, dass das war der, ich glaube, das war die Bundeszentrale für politische Bildung, dass sie da so verschiedene Studien vorgestellt haben, und aber jede dritte war über Trans und LGBTQ-Quatsch. LGBTQ-Quatsch. Nee, das, was sie hier meinen, ist wahrscheinlich irgendwie Marvel-Filme oder so. Liebesfilm. Ja, wie hoch ist denn der Prozentsatz von LGBTIQ-Menschen? Und wenn du dann aber keine 60%, glaube ich. Ich kenne es mit was war es, Männer 2,2 und Frauen 1,8. Und dann gibt es aber noch die Deviants. Und aber ich habe so oft andere Prozentsätze dazu gelesen. Sagen wir einfach generös 10%, auch wenn es lange keine 10 sind, sagen wir generös 10%. Diese Leute dort werden sich so lange aufregen, bis du nicht 30-40% hast. Mhm. Die werden nicht aufhören. Also. Und mir fallen auf den Schlag so viele Leute ein, die homosexuell sind und in Medien stehen, dass das vollkommen lächerlich ist. Und dann häufig auch noch total überzogen und auf gängige Klischees reduziert. Wenn ich jetzt an den Hitzlsperger denke, zum Beispiel, da geht das aber eigentlich. Das wird nämlich, glaube ich, nicht so oft so rekurriert, aber gut, ich gucke gar nicht so viel. Während sie unten drunter ein Bild von einem Klischee-Schwulen haben. Ja. Und das mit den Klischees, also sorry, in Frames denken, Leute in kleine Boxen packen, das macht jeder jeden Tag und hilft dir einfacher, die Welt zu navigieren. Jeder hat über alles Klischees und es gibt nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, die immer behaupten, dass sie keine Klischees haben und die Guten sind, wie bei Softie, und die wollen allen anderen Leuten einreden, dass es böse, pfui, pfui ist, wenn du einen mentalen Shortcut verwendest. Shortcuts sind in Ordnung und sind oft falsch. Ja, das ist alles. Ich meine, bei mir, ja, Gamergator, ja, dann heißt es, dass ich ja die Gamer-Scharia einführen will und schlimmer wie ISIS bin. Das ist doch für euch auch ein Klischee. Also sorry, also sei doch ruhig. Ich, meine Güte. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch wieder eines von diesen Sachen, wo man den Leuten das eh nicht recht machen kann. Weil wenn du halt so ein Beispiel hast, wie das, was Mamon gerade genannt hat, also jemand, der jetzt quasi nicht auffällt als besonders homosexuell, dann heißt es nach dem Motto, ja, der muss das jetzt verstecken oder so, oder keine Ahnung, wie was, muss ich halt als normal dann wieder geben, ne? Das würde ihm ja auch nicht gefallen. Da können sie auch was draus stricken, irgendeine Unterdrückung, irgendeine Ungerechtigkeit oder so. Ja, also. Das unsichtbar machen, wenn du normal aussiehst, und die bösen Klischees, wenn du klischeemäßig aussiehst. Mhm. Hauptsache den anderen erklären, dass die schlechte Menschen sind. Das ist wichtig beim Softdesign. Ja, ist ja genauso mit den Frauen, ne? Also da hast du ja auch immer das Problem, wenn du keine Frauen hast, dann heißt es, wo sind die Frauen? Wenn du welche hast und die sehen gut aus, dann heißt es, warum sehen die gut aus? Und wenn du welche hast, die nicht gut aussehen, heißt es, warum sehen die nicht gut aus? So dürfen die keine Frauen sein. Das ist halt immer falsch, egal wie man es macht. Das ist das feministische Perpetuum mobile, ne? Ja. Die kannst du immer umdrehen, die Argumentation. Ich glaube trotzdem. Entweder stark und unabhängig oder schwach und beschützenswert, ne? Oder bedürftig. Was entgegnest du Heteronormativität? Als wäre das irgendwie ein gesellschaftlich anerkanntes Ziel, die irgendwie zu bekämpfen, oder was? Ist das auch noch entgegnet? Gegen den Klimawandel. Oder die Verschmutzung der Flüsse. Heteronormativität ist ein Fakt der Evolution. Wenn sie demnächst aufhören, ihre Frau zu schlagen? Ja, aufhören, ihre Frau zu schlagen. Ja, sozial relevant, ne? Funk, da Demokratiebeitrag und so. Ich fühle mich so geframed. Die Öffentlich-Rechtlichen sind so übel offen. Rechtfertigung ist nöten. Aber bist du auch so geframed wie dieser dreckige Turnschuh hier? Auf jeden Fall. Also, in meinen Augen wäre das Geld, wenn du es auch einfach nur verbrennen würdest, würdest du immer noch weniger gesellschaftlichen Schaden anrichten, wie das den Leuten von Funk zu geben. Also ja, ich denk an den Feinstaub, den du da erzeugst. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, es hätte weniger Schaden, ich sag's dir. Was die machen, ist einfach nur das friedwertige Zusammenleben der Bevölkerung stören. Das ist alles. Ja. Oh nein, das hat echt jemand getan, oder was? Das Leben ist Realität geworden. Nein! Lass uns unsere Punkte berechnen. Ja, genau. Ich habe einen gesehen, der hatte das im Video vorgestellt und dachte mir, das ist sowas für uns. Dass wir das vielleicht mal ausprobieren sollen oder so. Aber ja gut, wo werden wir da landen, ne? Ich weiß es nicht. Schön ist aber, dass man auch zwischen den einzelnen Sachen, dass man so sliden kann, dass man nicht hundertprozentig weiß oder schwarz sein muss. Oder auch nicht hetero sein muss, hundertprozentig oder so, oder dick hundertprozentig, oder Muslim oder Christ. Und ganz gut war, am Ende hat er noch einen Tipp vorgelesen, den er dann bekommen hat von dem Programm, sozusagen, wie er diverser werden könnte. Und zwar unter anderem, indem er islamische oder judäische Kultur mehr annimmt oder so. Geil. Wenn ich schon das hier lese, why sliders? For example, you might be slightly, jetzt hast du es gerade weg. Slightly bisexual, somewhat poor, Jewish, but rarely wear a Yarmulke, and native born, but travel frequently abroad. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn da oben born in Germany und born elsewhere ist, fragen die mich nicht, ob ich viel verreise. Vielleicht bist du ja so ein bisschen born in Germany und so ein bisschen born elsewhere. Unfortunately, you are born with most of your intersectional factors. However, you can make some improvement to your score by getting more involved with Islam or Judaism. Krank, einfach nur krank. Ist das Satire? Nee, ich fürchte nicht. In die Moschee gehen. Also. 55% sind mehr privilegiert wie ich. Und ich bin orthodoxer Jude mittlerweile, damit ihr es wisst. Ja, vor allem, hier oben gibt es gar keine Einstellungen dafür, dass man Atheist ist. Es war als Atheist dann auf jeden Fall der privilegierteste der Welt, oder was? Ja, bestimmt, ja. Weil es da ja auch gar keine Gesetze in irgendwelchen Ländern gibt, um die Leute mit Todesstrafe und so. Aber Abel, bist du denn da so ohne weiteres reingekommen in die jüdische Kirche? Wie bist du? Bist du da so ohne weiteres reingekommen in die jüdische Kirche? Ich bin da bisher nur im Geiste konvertiert. Ach so, okay. Ich muss den Papierkram noch erledigen. Also da muss ich jetzt mal gucken. Aber Abel, was hast du denn unter Abel Buddied genommen? Ja, da habe ich ja komplett behindert genommen. Ich meine, wer regt sich jeden Sonntag über die Medien auf, die sich eh nicht ändern und behindert sind? Aber Abel, also, du bist doch Abel Buddied. Able-bodied? Nein, ich bin disabled-bodied, Alter. Ohne Spaß, wir regen uns jede Woche über die Medien auf und ich habe das Gefühl, dass sie immer nur schlimmer werden und dass sie mittlerweile so eine starke Selbstparodie sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass geistig normal funktionierende Menschen sich die Medien angucken und nicht einfach nur schreiend und kopfschüttelnd davonlaufen. Also ernsthaft, das ist echt Clowns-Country. Das wollte man eigentlich hoffen, ja, aber das ist halt immer wieder das Gleiche. Wenn, bei den Themen, bei denen man sich auskennt, da fällt es auf und dann geht man auf die nächste Seite und dann hat man schon wieder vergessen, was für ein Blödsinn gerade erzählt wurde. Und deswegen, also ernsthaft, ich würde uns das Able-Bodied absprechen, weil wir sind geistig behindert, uns jede Woche die Medien anzugucken. Das ist eine geistige Behinderung, gebt es zu, also okay. Ohne Spaß. Ja gut, meinetwegen hast du mich überzeugt. Ich meine nur, weil du Able bist du Able-Bodied. Und hier kannst du auf jeden Fall auch in der Mitte machen, wegen deinem Schwäbisch. Ja, stimmt. Dann geht meine Score noch weiter runter. Also, wobei ja meine Grammatik und Rechtschreibung missachten und Kampf gegen den Faschismus ist. Weil ja, ihr wisst ja, die Sprachnormisierung wird angefangen, als man es erstmal versucht, einen Nationalstaat aufzubauen. Im ersten richtigen französischen Staat hattest du irgendwie, was war es, 30%, die kein Französisch gesprochen haben. Und dann hat man es sozusagen das durchgeboxt, auch die Landbevölkerung alles dann richtig mal Einheitssprache spricht, das ordentlich aufgeschrieben wird. Und das hat einen Nationalstaat stark gemacht. Und dann kam ja der Imperialismus. Das heißt, wenn du Antifaschist sein möchtest, solltest du deine Muttersprache nicht beherrschen. Also, da habt ihr. Und ich will dann hier auf jeden Fall devout Christian, weil ich heiße ja Christian mit Vornamen, von daher. Passt. Genau. Das Lustige an diesem ganzen Ding ist, man kann gar nicht auf Null kommen, ja, und da, also man kann nicht total der totale Patriarch sein und wie es ja auch auf der rechten Seite so schön steht, selbst wenn man eine hohe oder eine ganz hohe Score hat, ist es vollkommen egal, weil es gibt ja immer noch Leute, die können, ne, du kannst ja, ne, es ist nie genug. Yes, having a high intersectionality score doesn't completely immunize you from being called an oppressor. You may be vulnerable to weakest link attack. Weakest link attack. Also der Begriff ist mir neu, den kannte ich vorher noch nicht. denial of privilege. Genau, distributed denial of privilege. Aber ich meine, im Grunde ist das halt auch nur Erbsünde, Alter. Das ist keine Ahnung. Dann werden die Leute Atheisten und dann kommen sie mit Intersektionalität an. Das ist doch auch geistig behindert. Ich keine Ahnung. Und ich sage das mit aller Liebe für die geistig Behinderten. Erbsünde, aber dann auch irgendwie nicht ehrlich. Ne? Der eine meinte dann auch, dass sie, wie war das denn, dass sie die Weißen da irgendwie als Mehrzahl, als Mehrheit haben. Ja, aber wir sind ja nun mal nicht in der Mehrheit weltweit, ne? Ja, eben. Wir sind People of Light. Wir sind unterdrückt weltweit durch die Mehrheit der Nicht-Weißen. Wir sind Opfer. Ja, machen wir uns jetzt mal den Homo Ecke, oder was? Ja. Was ist denn hier überhaupt los? Wer hat das denn programmiert? Warum kann das ich denn hier devout Christian, devout Muslim und devout Jewish auswählen? Sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen, das dürfte auch nicht gehen hier. Also wenn ich das nach hier ziehe, darf ich das nicht nach hier ziehen. Also das geht auch nicht. Leute. Ja, das ist ein bisschen einfach gemacht. Ne? So wie diese App. Ich bin in Elsweer an der Prüm geboren. Gib das mal ein. Ach so. Die Süddeutsche meint. Endlich ein Film von gesellschaftlicher Relevanz. Ja, dreimal dürft ihr raten, worum es da rumgeht bei dem Film von gesellschaftlicher Relevanz. Period. End of sentence. Ja, nur wo die Gesellschaft ja richtig relevant sein soll, das leuchtet mir nicht ein. Ich habe darüber nachgedacht, aber das ergibt keinen Sinn. Oh, ja. Kann jemand den Film irgendwie beschreiben? Das ist ein Dokumentarfilm über Perioden. Periodisch. Kein Ernsthaft jetzt. Aber die Oscars sind tot, das weiß man doch eigentlich auch langsam, weil eine Serie draus machen. Seit ein paar Jahren ist das nur noch ein progressiver Kreis. Warte, da muss ich jetzt aber einhaken. Die, die zu den Oscars gehen, sind tot, also innerlich tot, weil sie bei Hollywood mitmachen, oder die Oscars sind tot? Beides. Sowohl als auch, ja. Nee, also sie haben alles zerstört einfach. Sie sind hingekommen, haben es zerstört und ja. Nehmen wir es mit. Ich war früher jemand, der ist nachts wach geblieben. Ich bin in Kinos gegangen und habe Eintritt gezahlt, um da live die Übertragung zu sehen. So ein Filmfan war ich. Ja? Und jetzt sage ich ganz klar, das ist Dreck. Das ist nur noch Propagandashow und nur noch, ja, wir verkaufen euch unser Weltbild. Und das sind alles Millionäre, die fliegen alle in Privatjets durch die Gegend und lassen sich's gut gehen und machen einen auf Kerosin-Cutter, während sie den Leuten unten sagen, aber hier, ne? Hm? Ihr müsst euch hier nach dem Kodex benehmen. Und dabei ist es doch so weit, dass die Leute doch auch sagen, schreibt doch zumindest eure Propaganda mit ein bisschen mehr Stil und mehr Gehalt. Mehr wollen doch die Leute nicht mal mehr. Die Leute sind doch nicht mal mehr so weit, dass sie sagen, raus mit dieser Art von Politik, sondern sie sagen einfach nur, schreibt die Charaktere doch bitte nicht so krass eindimensional mit eurer politischen Agenda. Habt doch ein bisschen Selbstrespekt und Mitleid mit dem Medium, was ihr ruiniert und schändet. So. Also, ja, gut zusammengefasst. So, einfach nur ein bisschen mehr Muße da reinhauen. Das reicht doch schon. Dann mach immer noch dein Propagandakram, aber halt auf höherem Niveau. So. Es ist ja auch nicht so, dass es früher keine Filme gab, die sich mit solchen Themen irgendwie. Ich erinnere da zum Beispiel an Die Maske oder so, die sich mit dem intersektionalen Themen auseinandergesetzt haben. Aber die haben das mit einer Geschichte gemacht. Die haben eine Geschichte erzählt, die haben gute Charaktere entworfen, die einem ans Herz gewachsen sind, obwohl sie anders waren als man selber. Ach, es ist... Ja, das Phänomen zieht sich immer so ein bisschen durch, ne? Im Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt, ja, bei uns im Fernsehen aber es schon auch, ne? Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Bleiben wir in der Intersektionalismus-Debatte. Hier geht es im Endeffekt, um Transgender-Teilnehmer bei Sportevents. Zunächst einmal, seit 2016 ist es ja auch so, dass beim Internationalen Olympischen Committee Transgender-Leute im jeweiligen Feld mitlaufen können oder mit sporteln können. Die einzige Voraussetzung ist, dass die ein Jahr vorher schon halt bei Männern beispielsweise Testosterontherapie bekommen und bei Frauen Hormontherapie. Aber die müssen nicht umoperiert werden. Das ist explizit ausgenommen worden. Ja, es geht halt nur noch darum, dass sie ein Jahr diese Hormontherapie in die eine oder andere Richtung machen müssen. Und dann werden die Spiegel nochmal überprüft vorher. Ja, also generell wird da einfach total ausgeblendet, wie das ist mit Körperentwicklung und Sport. Darauf wollte ich gar nicht weiter eingehen. Ich denke mal, das ist für jeden relativ klar. Allerdings häufen sich jetzt einfach wirklich die Fälle von diesen Athleten, die halt immer mehr neue Rekorde aufstellen. Hauptsächlich natürlich in Amerika. Ja, aber... Ja, die bestehenden Rekorde werden jetzt einer nach dem anderen geschlagen für die Frauen, ja, von den Männern, die halt daran teilnehmen. Es werden nicht alle dabei sein, die das nur ausnutzen, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt natürlich immer gute. Ich nehme ja ganz gerne das Beispiel des Frauenringers, also der Frauenringerin, die gerne gegen Männer ringen würde, aber es nicht darf. Und deswegen jetzt zweimal in Folge den Titel gewonnen hat. Ja gut, könnte auch aufhören, aber warum aufhören? So, also die Person ist beispielsweise sehr positiv, meiner Meinung nach, weil die das Problem sich bewusst ist, ja, und weil die auch sagt, ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, jetzt habe ich schon wieder, weil ich gegen eine Frau gekämpft habe, die Hand gebrochen oder so, und also er mag das selber nicht. Allerdings gibt es jetzt mittlerweile immer mehr Transgender-Aktivisten, und Transgender-Athleten, die genau in die andere Richtung gehen. Und dieser Artikel liest sich halt auch leider in dieser Lesart. Immer mehr Leute akzeptieren das, aber es gibt immer noch so ein paar Hater, die einfach die Leute hassen. Und deswegen ist es alles, es ist alles an den Haaren herbeigezogen und es gibt gar kein Problem. Und auch die Es wird quasi als empörend angesehen, dass man überhaupt auf den Gedanken komme, es könnte jemand diese Regelung mit dem einen Jahr ausnutzen. Also, was ist ja noch nie vorgekommen, ne? Ja, die Situation ist gut. Ja, und die ein Jahr Hormontherapie ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie so weit eingreift, dass du deine körperlichen Voraussetzungen komplett veränderst. Also, wenn du vorher ein Trumm warst, und Muskeln hat, das hast du halt hinterher ein paar weniger, aber du bist trotzdem der Frau noch überlegen in den meisten Fällen. Ja, das Ding ist halt auch, dass es ja auch für einen Sportler reicht, einmal eine Weile lang zu dopen, sich auf ein höheres Niveau ranzutrainieren, wie es ihm biologisch fähig ist, und danach hört er mit dem Doping auf. Er hat dann nicht mehr diesen ganz krassen Vorteil, aber er wird von seiner Fähigkeit nicht mehr zu dem zurückkehren, was er ohne diese chemische Manipulation erreicht hätte. Das bedeutet, du hast einmal viel Testosteron gehabt, deine Muskeln sind für immer anders. So. Und das ist eigentlich relativ weit bekannt bei den Medizinern. Ich frage mich, wie die drauf kommen, dass nach einem Jahr da irgendwas anders sein soll. Aber noch eine andere Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Wie machen die das denn bei Frau zu Mann Transmenschen, die nehmen ja dann Testosteron, und das ist ja eigentlich im Männersport verboten. Ja. Es ist explizit nicht. Die müssen sogar die Hormontherapie machen. Ja, die laufen nicht Gefahr, dass da irgendwie in Spitzenpositionen kommen, glaube ich. Das aber wenn da beißt sich die Katze doch wieder in den Schwanz. Wenn gleiche Regeln gelten, wenn also Transfrauen sportmäßig als Frauen gelten und Transmänner sportmäßig als Männer gelten, dann müssten für die ja auch die gleichen Dopingregeln gelten. Und dann kann ich das nicht. Sollte man meinen, ne? Kann ich nicht einem Transmann erlauben, Testosteron zu nehmen, wenn ein anderer daneben steht und verliert vielleicht um eine halbe Sekunde gegen den. Und der darf kein Testosteron nehmen. Was ist das denn? Wie soll denn das zusammenhalten? Spätestens wenn alle 354 Gender teilnehmen dürfen, gibt es ganz schönes Durcheinander, ich sag's euch. Also ich habe gehört, dass es in oberen oder in höheren in Wettbewerben sowieso nicht erlaubt ist. Also bei Olympia oder so hätten sie es nicht zugelassen, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, klar. Doch, das kommt doch jetzt. Olympia, genau, das ist die Olympia. Ja, Olympia ist ja auch nicht Profi. Ja, Profisachen, glaube ich, da haben sie es nicht zugelassen. Das mit Profi ist lange vorbei. Ja, zumindest offiziell nicht Profi, oder was, ne? Nee, das haben die doch in den... Kurz vor der LA-Olympiade oder so haben die das komplett abgeschafft. Das war ja mal früher das Coole an Olympia, dass da halt keine Profis hin durften. Die waren da ausgeschlossen. Also da hat dann nicht Boris Becker gespielt, sondern irgendjemand anders. Und es war auch ein bisschen verlogen, weil dann doch irgendwie Profis dabei waren und so, ne? Aber eigentlich nicht. Also das ist lange her, und ich meine, guck mal, Zeiten, wenn man China oder Russland anguckt früher, ja, wie die Leute gedrillt haben, da kann man nicht von Nicht-Profis sprechen, aber war zumindest ein Feigenblatt. War zumindest ein Feigenblatt. Und ich erinnere an den stehenden Witz mit den DDR-Sportlerinnen. Da weiß jeder, worüber ich rede. Ne? Und es können keine Amateure gewesen sein. Du hast gesagt, keine Profis. Ja. Sexy Wischergirls und maskuline, leidensfähige Handballer. In welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Da hat ZDF heute plus sich daran probiert, Euthanasie mit Gehirnzellen ihrer Zuhörer durchzuführen. Und teilweise ist es ihnen gelungen. Und irgendwas mit Sexismus und was weiß ich. Alle Beteiligten wollen eigentlich nicht, dass die Presse da irgendwas macht. Jeder sagt so, hey, könnt ihr euch bitte raushalten, das ist alles normal, was wir machen. Aber heute plus deckt Sexismus auf, weil es ordentlicher Journalismus ist, für den man zahlen sollte. Man könnte ja mal kritisieren, dass alles durchkommerzialisiert ist, aber nein, man muss natürlich irgendwie diese speziellen Dinge hier kritisieren. Genau. Jetzt haben ja sogar die Mädels-Statements abgegeben. Ja, da gibt es ja auch schöne Frauen. Das ist in Ordnung, und wir verdienen Geld und wir haben hier Spaß und lasst uns in Ruhe. Ja, außerdem hatten die auch gesagt, wir werden mit einbezogen in die Entscheidung, wie diese Kleidung da beschaffen ist. Also es ist nicht so, dass da einer kommt und sagt so, hier, du hast ja hier unterschrieben und du ziehst jetzt das hier an oder so. Ne? Also auch das, da kann man den Leuten halt überhaupt keinen Vorwurf machen. Und ich finde auch diesen Spruch von wegen, in welchem Jahrhundert leben wir nochmal, da musste ich ein Weilchen drüber nachdenken, und da ist mir aufgefallen, Ja, genau. Dann beantwortet mir das doch mal, in welches Jahrhundert das denn sein soll. Sollte das die 50er Jahre gewesen sein oder wie, wo alle Frauen nackt rumgelaufen sind oder was? Ich meine, was meint ihr denn damit zum Teufel nochmal? In welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Weil jetzt mittlerweile geht das irgendwie als fortschrittlich, irgendwie Brüder zu sein, als was weiß ich nicht was, ne? Irgendwie, und die denken dann, das wäre Fortschritt. Ne? Also. Stiege Schmieden ist Größen, ja. Komplett verwirrt, also in welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Das frage ich mich auch, in welchem Jahrhundert wir leben, wenn das anstößig sein soll. Also. Aber ich meine, das Ding ist halt auch, dass ZDF heute Plus von einem Medium kommt, was ein so gutes Produkt abliefert, dass Menschen gezwungen werden müssen, es abzunehmen. So, was will man da erwarten? So, ich will in dem Punkt auch nochmal einwerfen, dass heute Plus mich auf Twitter geblockt hat. Gebührenzahler. Schon mal von gehört, heute Plus? Das ist ein Kaufen, ja. Ihr seid alles Höhlenmenschen. In welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Ein Bericht über den Hass gegen Greta. Meine Güte, ja, Hass. Da haben sich die Leute gut drüber aufgeregt. Zu Recht, weil Hass ist ja Framing, ne? Ja, das war ein langer Artikel. Da ging es um diese islamische Verschleierung und wie wird das in der Forschung bzw. an den Universitäten und so weiter statthaft ist und was wo man das dann eben nicht erlauben kann, zum Beispiel bei irgendwelchen Arbeiten oder. Ja, total witzig. Also schon allein, dass sie darüber überhaupt ein Wort verschwenden, weil sie sind Schwachsinn. Ich lese nur mal diesen Kram hier durch, was wir hier gerade sehen für die Leute, die uns nur zuhören. Verhüllung in der Forschung. In Deutschland wird aktuell wieder über ein Verbot der Vollverschleierung, insbesondere an Universitäten und Schulen, debattiert. Gibt es aber überhaupt wissenschaftliche Grundlagen dafür? Ist mir scheißegal, ob es da wissenschaftliche Grundlagen dafür gibt. Die Leute sollen sich da nicht verschleiern. Die sollen sich draußen nicht verschleiern. Die sollen sich in der Uni nicht verschleiern. Die sollen sich überhaupt nicht verschleiern. Also. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, dass da unbedingt irgendwie aktuell drüber diskutiert würde, aber gut, sie haben das irgendwie so irgendwie ausgemacht oder so. Vielleicht ist das bei denen an der Uni so. Aber fand ich besonders gut die Dinger, wo sie das dann, wo sie das denen nie gerechtfertigt haben mit ihren feministischen Gefühlen. Ja, natürlich. Der Punkt ist ja, wir haben ja ein Verschleierungsverbot an sich. Es gibt ja nur die religiösen Ausnahmeregelungen. Das ist ja Fakt, es ist ja nicht andersrum. Ja, deswegen muss man halt über diese Ausnahmeregelung reden und nicht über, sollte man verschleiern oder nicht. Ich denke mal, das weiß jeder, dass das ein relativ sinnvolles Gesetz ist doch tatsächlich. Ja, also wissenschaftliche Grundlagen vor allem. Ich meine, gibt es denn wissenschaftliche Grundlagen dafür, warum die Leute sich was anziehen sollen, wenn sie an die Uni gehen oder so überhaupt? Ach, seitdem die 68er in die Unis rein sind, gibt es für jeden Scheiß irgendein wissenschaftliches Argument. Mit Wissenschaft kannst du ja eigentlich nicht argumentieren, weil du musst ja dann voll viele von deren Rumheul-Studien halt auch mit akzeptieren. Und da wird es auf jeden Fall irgendwo eine Meta-Analyse geben, wo 300 Studien sagen, dass wenn du dich nicht verhüllst, dass die Welt untergeht. Also da würde ich meine Hand ins Feuer für legen. So. In dem haben wir sehr viele Argumente ausgekramt und gegeneinander abgewegt und so weiter. Total albern eigentlich für das ganze Thema, ja. So albern wie damals mit dieser Salomon-Hochschule, wo das Gedicht so intensiv bearbeitet wurde. Oh, komplett überflüssig, ne? Das ist nicht von mir. How a generation lost its common culture. Ja, das ist ein Artikel, der ist geschrieben worden von einem Amerikaner, der schon sehr lange lehrend ist und der halt im Endeffekt beschreibt, wie die Kompetenzniveaus von Schülern und Absolventen immer weiter im Keller verschwinden. Und er postuliert hier die These, dass das im Endeffekt ein Beweis ist, dass das Schulsystem genau so funktioniert, wie es beabsichtigt ist. Und ist auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung und als Hinweis vielleicht auch noch, der Gunnar Kaiser hat das quasi auf Deutsch übersetzt. Oh. Ich weiß nicht, ob er es selber übersetzt hat, aber er hat es dann auch als Video auf seinem Kanal eingelesen und das ist auf jeden Fall hörenswert auch. Also Lese- und Hörempfehlung. Gunnar Kaiser, Ehrenmann. Was ist denn die Common Culture, die da verloren geht? Beispielsweise, die Leute wissen einfach nicht mehr, was sind die Wurzeln unserer Zivilisation, sowas wie die Magna Carta oder sowas. Das ist eigentlich auch eine Theorie, die ich hier, glaube ich, auch schon des Öfteren vorgestellt habe, dass halt, wenn du die Grundlagen verlernst, wenn du nicht mehr weißt, wer irgendwie Sokrates war und was man vor in meiner Zeit noch einfach so gelernt hat, nebenbei beim Asterix lesen und Fernsehgucken, weil da noch nicht nur Dreck lief. Ne? Sowas geht heute verloren. Und wenn du diese Fundamente nicht legst, fehlen ganz viele Werkzeuge später, um die Welt zu begreifen, meiner Meinung nach. In meinen Augen ist es ein Rezept für Bürgerkrieg. Also wenn die Werte verloren gehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du Leute auf der Straße hast. Nicht nur die Werte, es gehen dir ja auch die Worte verloren, mit denen du dich über die Werte unterhalten kannst. Genau. Wenn du keine kulturelle Grundlage unter deiner Sprache hast. Und dann geht dann die Kooperation verloren. Worthülsen. Und dann kommt der Tribalismus hoch und dann hast du Intersektionalität, der den Tribalismus noch anfeuert. Und dann hast du noch die Tribalisten von der anderen politischen Seite. Und dann können alle Affen im Kreis rumtanzen und sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Darauf läuft es hinaus. Und das sind ja auch dann so, das siehst du ja auch an so Sachen wie diesen Studien, dass Kinder, denen vorgelesen wird, deutlich höhere Leistungen in der Schule zeigen und solche Sachen. Je mehr Material ich in den Ofen reintue bei dem Kind, umso heißer läuft es, umso mehr lernt es, umso neugieriger wird es. Und wenn du das nicht tust und das bei einer ganzen Generation oder mehreren Generationen vernachlässigst, ach du Scheiße. Ja, hier haben wir eine Übersicht über eine Umfrage von der Columbia Journalism Review. Das ist generell ein gutes Outlet für Sachen. Chris, wenn du so lieb bist, ein bisschen runterscrollst. Das ist ein Dokument mit sehr vielen schönen Grafiken. Und die sind an sich auch alle meist selbsterklärend. Im Endeffekt geht es darum, wie die Arbeit der Journalisten eingeschätzt wird. Und da haben wir, wie ihr seht, kann man sich alles mal anschauen, eine Sache, die auch ganz unten steht, die ich besonders interessant finde, mit den 60%. Ja, dass 60% der Befragten der Meinung sind, dass die Journalisten ihren Quellen bezahlen für die Stories. Das fand ich faszinierend, weil das liegt ja irgendwie nah, aber so hatte ich das meiste noch nicht so interpretiert. Also wie gesagt, einige sehr interessante Ergebnisse und generell, ja, also ich sag mal, es ist ungefähr ein Drittel, die sagen, okay, das ist alles Blödsinn oder ja, die tun ihr Bestes oder so. Ja, natürlich, jeder der journalistische Ethos und für jeden Artikel wird eine absolute Recherche gemacht und die Quellen werden alle überprüft und so weiter. Wie gesagt, ein Drittel glauben das und so ist es nun mal. Ne? Da kann man echt nur noch drüber lachen. Also sehr interessant mit den Grafiken hier. In meinen Augen ist es irreführend, wenn man behauptet, dass Journalisten der Wahrheitsfindung dienen. Also, und ich meine, das ist doch nicht mal mehr böse. Es ist oftmals einfach nur tribalistisches Signalisieren und ein bisschen so Hintergrundgeräusch und ein bisschen irgendein Schabernack schreiben und holla die Waldfisch. Genauso wie mit der Schule. In der Schule geht es darum, Disziplin zu lernen. 80% und 20% geht es um Bildung. Also, und jeder tut aber immer so, Schule, da geht es nur um Bildung. Nee, es kommt eine neue Generation unzivilisierter Affen, die Gesellschaft einnehmen möchte und die Zivilisation zurückdrängt und die muss man zivilisieren. Deswegen sagt man immer, es geht um Bildung, aber es geht eigentlich mehr um Disziplin. Also, und genauso geht es beim Journalismus in meinen Augen nicht primär darum, die Leute aufzuklären. Also. Ja, also hier natürlich ist das immer eine Studie hier über den amerikanischen Sektor, beziehungsweise Umfrage über den amerikanischen Sektor, aber eine neue Entwicklung, die interessant ist, es gibt ja dieses Bonmot, dass die Amerikaner gewisse Vertrauen in gewisse Institutionen haben, Polizei, Feuerwehr, Armee und so weiter und so fort. Armee ist natürlich immer, also die Amerikaner vertrauen der Armee von allen Institutionen am meisten, was natürlich immer bedenklich ist. Und Kongress ist immer die Institution, der am wenigsten geglaubt wurde, aber die Presse ist jetzt ein Platz vom Kongress. Mal gucken, vielleicht schlagen sie den Kongress ja in der Negativ, im Rennen um den schlechtesten Platz. Race to the bottom. Facebook's Tommy Robinson Ban is all about saving face, not stopping extremism. Ja, diese Sache mit Tommy Robinson eskaliert immer weiter. Ja, und da kann man ja politisch von dem denken, was man will, aber über den wird einfach ein komplettes soziales und wirtschaftliches Zensurnetz ausgebreitet. Ja, und es ist jetzt auch wirklich so, dass gewisse Journalistenvereinigungen auch aktiv auf die Plattform zugehen und halt Lobbying betreiben, um bestimmte Leute zu bannen. In dem Fall von Tommy Robinson hat auch ein Typ da quasi das auf Twitter dokumentiert, wie er dafür verantwortlich ist, dass der Tommy Robinson da jetzt gelöscht wurde. Der Name ist mir jetzt entfallen, ist auch Schall und Rauch, aber es ist einfach wirklich eine bedenkliche Situation jetzt, dass einfach kleine Interessengruppen, die schon nicht signifikante Größe haben, einfach auf diese sozialen Medien so weit ein Einfluss üben können, dass die Leute gelöscht werden können. Und das Gleiche passiert natürlich auch bei Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder sowas. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Entwicklung, was wir uns richten, weil das sind alles Präzedenzfälle. Ne? Vielleicht nicht juristisch gesehen, aber in den Köpfen der Leute auf jeden Fall. Es wird immer mehr akzeptiert, dass mit Leuten so umgegangen wird. Ja, das sind ja alles Sachen abseits von unserem Rechtssystem. Ja, wir haben ja ein Rechtssystem dafür. Gut, das ist jetzt in England, aber trotzdem. Ja, der Trend ist ja überall gleich. Und nochmal, man kann vom Tommy Robinson halten, was man will, aber dafür gibt es ein Rechtssystem. Ne? Dass der Mob sowas macht und dass nicht ein Mob ein Unternehmen auch erpressen kann. Was glaubt ihr, wie lange das dauert, bis diese Leute anfangen zu fordern, dass man von Supermärkten ausgeschlossen wird? Also, das wird doch irgendwann jetzt auch noch kommen. Ja schon Amazon, ja, hier, also. Amazon mit den Büchern, ja, die Digital Book Burning, ne, erst haben sie Bruce Lee gemacht und jetzt haben sie auch wieder ganz viele andere Autoren gesperrt. Ah, sehr gut. Ja, ist klasse, ne, ist klasse. Ne? Sehr gut. Vor allem, wenn man sich an den Fall mit der NAMBLA erinnert, ja, für Leute, die nicht wissen, was die NAMBLA ist, besser nicht googeln. Das ist nämlich die North American Man-Boy Association, also fucking Pedos. Ja, und die Bücher von denen, die hat Amazon nicht zensiert und da haben sie sich halt, also vor 10 Jahren, vielleicht zensieren sie jetzt, weiß ich nicht, da haben sie sich noch darauf zurückgezogen, nein, wir sind neutral und das ist Zensur, das wäre Bücherverbrennung, das machen wir nicht. Tja, so ändern sich die Zeiten. Ich gebe eine Empfehlung, es gibt bei South Park eine NAMBLA-Episode. Also man muss es nicht googeln, aber das kann man sich angucken und das ist wirklich, ja, ne, was soll man sagen, eklig. So, hier haben wir eine kleine Randmeldung und zwar wird jetzt darüber diskutiert, ob man nicht Presseverlage quasi von der Mehrwertsteuer befreien soll. Beziehungsweise Umsatzsteuer, was natürlich super ist, weil freie Presse und so, ja, das ist das Argument, weil die rechnen sich nicht mehr, aber es ist für die Meinungsbildung in einer freien Gesellschaft natürlich unerlässlich, meint der Sigmar Gabriel. Und gut, das hat bestimmt mit den SPD-Beteiligungen bei Medienhäusern überhaupt gar nichts zu tun und es hat bestimmt auch nichts damit zu tun, dass die Zeitungen immer mehr ihr Personal abbauen, immer mehr Kosten sparen, immer mehr Werbung machen, immer weniger Qualität bieten. Dafür sollen die jetzt ein Mehrwertsteuerprivileg bekommen, also bitte. Ich finde das lächerlich. Was haltet ihr davon? Ja, diese Spinnen wohl. Ich glaube, das ist auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich meine, was bringt das, wenn ich einen sterbenden Zweig um ein paar Prozent entlaste? Was bringt das? Ein bisschen längeres Siechtum? Also eine Mehrwertsteuer befreit jetzt der Kunde normalerweise dann wenn schon. Ja, aber so ist es ja nicht gemeint. Die Zeitung kostet weiter 2 Euro, nur der Verlag hat halt ein paar Cent mehr in der Tasche. Also halte ich für Augenwischerei auch einfach. Ja, es nützt halt nur irgendwelchen Konzernen wirklich, ja, weil welche kleinen Zeitungen gibt es denn noch überhaupt? Regionale, lokale Zeitungen, die auch wirklich Zeitungen drucken. Ne? So was Ähnliches war ja für den Mövenpick auch schon mal im Gespräch, glaube ich. Stütze, Mehrwertsteuerstütze. Und hier der DJV, der sieht das halt auch sehr, sehr kritisch. Ja, aber viel mehr steht in diesem Text auch nicht drin. Wie gesagt, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich habe einfach nur gedacht, was soll das denn? Wirklich? Ja, also da gibt es ein paar andere Branchen, die vielleicht eher von einer Wirtschaftsförderung profitieren können. Könnt ihr euch ja jetzt selber überlegen, welche das sein können. MeToo-Debatte. Kölner Studierende fordern Rücktritt von Dozent Gebhard Henke. Ja, ja, jetzt haben wir hier weitere Auswüchse von dem WDR, von der WDR-Geschichte. Jetzt soll der Mann halt auch von seinen Pflichten an der Kunsthochschule für Medien in Köln entbunden werden, wenn es nach Aktivisten geht. Wie immer werden Köpfe gefordert. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da wirklich waren da nicht auch Freisprüche gelaufen? Er hatte wohl irgendwie bestimmte Sachen eingestanden, dann hat er aber irgendwie eine Gegenklage eingereicht und da sind aber wieder ein paar Begründungen gefallen, deswegen hat er die dann zurückgezogen hat. Also okay. Ja. Ach Gott, und das ist ja, das hatten wir auch, das ist der Typ, der angeblich auch Charlotte Roche angefasst hat. Ja, ihres Lebens hätte er zerstört. Ja. So, aber in Deutschland haben die SJWs ja keinen Einfluss und dieser ganze Hexenjagdkram, das gibt es ja nur in Amerika. Und Amerika hustet manchmal und Europa kriegt dann Durchfall. Oder andersrum. Und hier haben wir gleich die nächste Facette, um das dann zu illustrieren, nämlich aus Amerika, diese drei jungen Damen hier, die in Yale studieren und sich ganz schrecklich unterprivilegiert fühlen. Deswegen. Und die Arme. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Echt, ja. Wenn wir ankommen, sie dürfen, ist das schon ein Privileg, oder nicht? Warte mal, und ich suche gerade die... Was stört sie an den Männerverbindungen auf dem Campus? Weil die wollen die nämlich für Frauen öffnen. Diese Verbindungen organisieren viele Studentenpartys. Und dort merkst du vom ersten Moment an, dass Männer das Sagen haben. Ihnen gehört das Haus, in dem die Party stattfindet. Sie bestimmen über den Alkohol und es herrscht oft eine sehr frauenfeindliche Stimmung. Woran machen sie das fest? Das fängt schon an der Tür an. Ein Mann steht am Einlass, mustert dich von oben bis unten und entscheidet aufgrund deines Aussehens, ob du hinein darfst oder nicht. Ich kenne viele Studentinnen, die bei solchen Partys sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Da wurde etwa der Rock hochgehoben oder das Kleid heruntergezogen. Männer beleidigen Frauen oder reiben sich an ihnen. Sowas kommt auf solchen Partys andauernd vor. Geh halt nicht hin, Alter. Ich kenne Ado, bist du in der Uni, um zu studieren, nicht um irgendwie zu feiern, nicht voll zu saufen und Drogen zu nehmen. Sorry, Alter. Moment, da hat der Spiegel gefragt, wieso besuchen Frauen überhaupt diese Partys? Ah, es gibt natürlich auch andere Zusammenkünfte, aber die Männerverbindungen bestimmen das Campusleben sehr. Anfangs wusste ich nicht so richtig, wo ich sonst hingehen könnte, um Leute kennenzulernen. Oh, was für ein dummes Geschwätz, Alter. Und das ist natürlich die Schuld von den Männern dann, ja. Ja, weißt du, gehst irgendwo hin, wo nur Feierkinder im Viereck rumhüpfen und alle behindert sind und dann sagst du, ist mir aber 2% zu verrückt und jetzt bitte mal zurückdrehen. So, dann bleib doch zu Hause, ist doch nicht schlimm, hab ein normales Leben und geh lernen. So, du musst doch nicht feiern gehen, Alter. Was? Und der Witz ist, die wollen halt diese Männerverbindung explizit für Frauen öffnen, damit auch Frauen später von den Netzwerken, weil das ist ja auch noch total ungerecht, dass diese jungen Jungs da sich für den Rest ihres Lebens verbrüdern und sich dann da gegenseitig helfen. Das muss Frauen jetzt auch zukommen. Anstatt, dass sie ihren eigenen Grab... Warum gründen Frauen nicht ihre eigenen Netzwerke, fragt der Spiegel. Es gibt auch weibliche Verbindungen, die versuchen, Frauen zu fördern. Allerdings sind diese Netzwerke längst nicht so mächtig und einflussreich wie die alten männlichen Seilschaften. Diese verfügen über extrem einflussreiche Netzwerke, die bis ins Weiße Haus gehen. Männer werden nach ihrem Abschluss zum Beispiel oft zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, weil sie über Kontakte verfügen. Es fängt also schon sehr früh an, dass Männer sich gegenseitig zu wichtigen Positionen verhelfen. Frauen bleiben außen vor. Wie ist zum Fuck dann Hillary Clinton passiert? Wie ist Condoleezza Rice passiert? Wie ist Madeleine Albright passiert? Könnt ihr mir das erklären? Ja, und auch die ganzen Frauen-Nachwuchsnetzwerke, wo nur Frauen gefördert werden, die gibt es ja auch schon eine Zeit lang. Ja, also, dass es gar keine Frauenförderung gibt. Prices ist Fake News, dass es genau dieselbe Schiene für Frauen gibt und du einfach nur Erfolg haben möchtest und hart arbeiten musst, das ist eine Verschwörungstheorie vom Patriarchat und dem Kapitalismus, um die Menschen zu unterdrücken. Speziell die armen Menschen. Also speziell in Elite-Unis. Weißt du, da kommt es nicht drauf an, dass man einfach nur den Wille haben muss und dann sich halt nicht so dumm anstellen darf, wenn man was probiert. Nee, das ist alles also Unterdrückung und Verschwörung und Hassverbrechen. Stufe 14. Vor allem aber, in Yale, ja, also nur eine Frage, wollen die jetzt zu Skull and Bones oder worum geht's? Vor allem andere Probleme als irgendwas mit damit und auch die Sachen, die hier erwähnt wurden, da kann man ja, es sind wirklich hanebüchene Argumente, ja, es gibt wirklich ein Problem mit Date-Rape in Amerika, Rohypnol und andere K.O.-Tropfen werden gegeben. Gut, das geht glücklicherweise zurück, ja, aber das gibt es immer noch und ich meine, jeder, der irgendwelche amerikanischen Highschool-Filme gesehen hat, ja, das ist zwar ein Klischee, aber tatsächlich läuft das da teilweise so bei den Hauspartys und so. Ja, das ist vielleicht nicht super feministisch, super aufgeklärt oder so, aber es ist auch nicht das, wie es hier dargestellt wird. Ja, vor allem geht man dann einfach nicht hin. Ende aus. Nicht wie Larry, Moe und Curly hier, die glauben, sie müssten dann gegen die ganze Welt und irgendwie. Ja, weißt du, gehst auf eine Party und sagst, es ist mir zu wild. Aber ich will hier sein, weil hier ist cool. So. Und dann kommst du dafür in die Presse. Also ich keine Ahnung. Meine Fresse. Ja, das ist ein guter Artikel von Fischer mal wieder. Dieses Mal geht es darum, wie das in Medien dargestellt wird mit den Vätern, die nicht bezahlen wollen, unterhaltssäumig sind und diesen Unterhaltsvorschuss, der jetzt verlängert wurde, auf bis 18. Und ja, Herr Fischer räumt halt mit diesen ganzen Sachen dann auf, die da wieder erzählt werden. Also zum einen halt eben, dass der Unterhaltsvorschuss sowieso nur für Leute ist, die nicht bezahlen können. Weil sonst bräuchte man da ja keinen Vorschuss machen, dann würden die einfach Unterhalt bezahlen. Und das halt eben, wenn man den halt nicht wiederholen kann, dann wird der halt eben vom Vorschuss dann quasi zum Zuschuss, wie der Herr Fischer das ausdrückt. Und das ist alles in dem System halt so vorgesehen und das ist überhaupt nicht so, dass die Leute dann alle gleich kriminell sind oder so. Es gibt natürlich diese Fälle, wo Unterhalt nicht gezahlt wird, nach StGB, sonst wie was. Und das hat auch mit dem Unterhaltsvorschuss jetzt nichts zu tun und wie das halt dann dargestellt wird in den Medien, ist halt kompletter Käse und außerdem weist der Fischer noch darauf hin, auf die Bildsprache, die da teilweise benutzt wird, wo dann das irgendwie so dargestellt wird, dass die Männer, die da irgendwie keinen Unterhalt bezahlen, alle irgendwelche Lebemänner sind, die ihr Leben genießen und sich nicht kümmern und so, ne, also mit irgendwelchen Bildern von Wirtlesern und Party irgendwie so, ne, also hanebüchenes Zeug. Ja, wie das immer so ist beim Fischer, er ist halt mal wieder mit einem sehr ja, humanistischen, vernünftigen Artikel, der die Sachen so darstellt, wie sie sind und hat halt einiges zu kritisieren, weil es halt eben in den Medien normalerweise halt eben von Leuten, die sich nicht so auskennen wie er, eher ein bisschen verzogen dargestellt wird und natürlich immer zum Ungunsten und mit dem Bösewicht, den Männern natürlich. Also, wenn sich da jemand wirklich bewusst weigert, dann hat er dann in der Regel einen Grund für und der könnte ja daran liegen, dass er eben das Kind höher betreuen möchte oder so. Die Zahlungen sind ja Ausgleich für Betreuung. Wenn man Betreuung anbietet, dann braucht man dann ja auch nicht irgendwie bezahlen. Diese Logik ist irgendwie auch nicht. Es gibt da irgendwie diese Logik, ich weiß nicht, die ist irgendwie nicht von dieser Welt oder so, die dahinter steckt. Ja. Und wie gesagt, dann bieten das sich ja an, aber das bekommt den in der Regel auch nicht gut. Also, um den halt irgendwie zurückzuhalten, absichtlich, weil man jetzt irgendwie was erzwingen will oder so, das klappt nicht so gut. Ja, unser Bundesgerichtshof hat entschieden, hat die LTO geschrieben, dass ein Samenspender, die Klinik oder was heißt, diese Samenbank, den Namen herausgeben muss eines Spenders für eine 28-jährige Frau, glaube ich, die das unbedingt wissen wollte. Da werden möglicherweise keine finanziellen Verbindungen mit einhergehen, aber man sollte es vielleicht einfach lassen, wenn man da sicher gehen will. In der DDR gab es da Gesetze für, beziehungsweise gegen, dass man da eben nicht geoutet werden kann. Aber das ist wohl bei uns irgendwie anders. Und was sie dafür damals für Verträge gemacht haben, das interessiert irgendwie das deutsche Gericht nicht so richtig. Ja, irgendwie auch eine Arschnummer für den Mann, wenn er das irgendwie möglicherweise dann doch vielleicht bezahlen muss oder so, oder beziehungsweise andere Fälle werden kommen, wo es dann um Geld geht, ganz einfach. Ne? Und ja, jeder, der irgendwie Samen an der Samenbank hat, sollte vielleicht einen Widerruf überlegen oder so, keine Ahnung, ob das geht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ist denn die Gesetzeslage hier? Also ist anonyme Samenspende gar nicht mehr möglich? Nee, scheinbar nicht. Also nach diesem hier nicht. Von anonym war da nicht die Rede, ne? Also es war jetzt schon älter, ne? Das ist ja schon eine Weile her, das war da eben noch zu DDR-Zeiten. Ja. Also man kann den Namen erklagen wohl vom Unternehmen, verstehe ich das richtig? Ja, genau. Naja, das hat jetzt halt geklappt, aber also dieser Artikel ist ein bisschen länger, ist halt ganz interessant, auf jeden Fall die Abwägung, die sie dann da halt treffen, weil sie eigentlich halt schreiben, dass normalerweise die Leute halt, auch wenn die DDR nicht mehr da ist und quasi das DDR-Recht ja auch nicht mehr gilt, aber halt eben die Personen, die diesen Vertrag ja damals da irgendwie abgeschlossen haben, davon ausgegangen sind oder davon ausgehen konnten, dass sie halt anonym bleiben. Aber irgendwie scheint es da wohl Grundrechte zu geben, in der Bundesrepublik Deutschland, die dem überwiegen. Und ja, deswegen sagt man dann, nach dem Motto gesagt, wenn man was macht, dann passiert auch was so ungefähr. Dann kann man sich nicht irgendwie rausreden, dass man nichts gemacht hätte. So. Wenn man zusammenspendet, muss man damit leben, dass man irgendwie Kinder rauskommt. Peng. Ich weiß nicht. Ich fand die Begründung auch ein bisschen oberflächlich, aber so ungefähr war das wohl. Ich weiß nicht, aber stand da nicht auch was drin, dass das Urteil recht lang war oder so? Kann man sagen, das ist jetzt ein bisschen sehr eng zusammengefasst. Ja, wegen der Abwägung halt. Warum Hasskommentare psychische Gewalt sind. Ja, das ist nicht spannend. Es geht hier wieder mal um Fettaktivismus. Ich bin in guter Gesellschaft. Hassattacken in den sozialen Netzwerken, wie ich gerade eine erlebe, treffen regelmäßig Menschen, die im Bereich Antidiskriminierung tätig sind oder die selbst einer diskriminierten Gruppe angehören. Wie zum Beispiel Magda Albrecht oder Ricarda Lang von den Grünen. Aus diesem Grund möchte ich hier über meine Erlebnisse schreiben und dabei klar benennen, was die Kommentare sind. Psychische Gewalt. Ausgeübt von Tätern, die sich in meinem Twitter-Konto einen Wettstreit um die härtesten Beleidigungen liefern, die mir ihre Vorurteile mit Hass verquirlt in die Timeline tippen und mir in Einzelfällen den Tod wünschen. Man könnte meinen, ihnen wäre es egal, dass hinter jedem Profil ein Mensch mit Gefühlen steckt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich jetzt aber Fettaktivistin bin, stelle ich mich in die Öffentlichkeit. Und dann ist mein Twitter-Konto sowas wie das Konto von einer NGO oder so. Ich meine, das muss man doch auch irgendwo begreifen. Und wenn man dann mit Thesen kommt wie, ihr dürft mir nicht erzählen, dass das ungesund ist, weil das stimmt nicht, dann kriegt man Flack. Das ist so. Aber das würde auch passieren, wenn sie, sagen wir jetzt mal, der Süddeutschen Zeitung Druckausgabe, die solche Themen verbreiten würde, dann würden da auch Leserbriefe eingehen, die fordern, dass der Frau irgendwie ihr Job weggenommen wird, weil sie dazu nicht in der Lage ist, aus gewissen Gründen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Body Positivity. The notion that all bodies are beautiful except the beautiful who are obsessive narcissists and should be shamed of themselves. Second, a norm of non-judgment and self-acceptance originally invented for burn victims and people with incurable illnesses, which got appropriated by people who can't say no to cake and try to externalize their shame on the rest of the society. Das finde ich passt da ganz gut drauf. Eine müdige Projektion im Prinzip, ja. Ja. Und dann halt ihr Fazit halt, bei all dem gibt es dennoch etwas, das mich erheitert. Aus den Kommentaren der Trolle kann ich herauslesen, dass einige sich intensiv mit meiner Arbeit auseinandersetzen. Ich koste sie also ebenfalls Zeit und Kraft. Das kann nicht wieder gut machen, was die Trolle in meinem und im Leben vieler anderer anrichten. Oh Gott, trotzdem nehme ich aus diesen Erfahrungen etwas mit. Die Gewissheit, dass ich aktiv noch mehr tun muss für Akzeptanz als ersten Schritt zu einer Wir-Gesellschaft, in der jeder Mensch denselben Wert hat, nicht nur für mich selbst, sondern auch für all jene, denen es ewig ähnlich geht wie mir. Ich bin Jesus. Ja, ich bin der dicke Jesus. Vor allen Dingen, sie ist jetzt die mit dem positiven Menschenbild oder was? Die da rumsitzt und sagt so, ja, du hast mir jetzt hier zwar genau erklärt, was dir nicht gefällt an den Sachen, die ich so sage und hast dich damit beschäftigt, aber das bedeutet ja nur, dass du ein ganz besonders engagierter Hasser bist, der seine Zeit gerne verschwendet und nicht dass da wirklich vielleicht was da dran ist an dem, was du sagst. Fettlogik überwinden, Buch von Nadja Herrmann. Gutes Buch, wenn ihr ein bisschen zu viel auf den Rippen habt. Es ist nicht schlimm, dick zu sein, es ist schlimm, solchen Aktivismus an den Tag zu legen. Weiß, was das Ideal ist, weich davon ein bisschen ab, hab dich gern, hab die Welt lieb, alles passt. Aber wenn du dich hinsetzt und sagst, hey, ich bin fett und das ist, ich mache jetzt hier Fett Body Positivity Aktivismus, nee, Alter, du bist Pickel am Arsch der Gesellschaft. Das ist alles. Keine Ahnung. Deshalb führt mich mein Weg nun in die Politik. Und deshalb ist dies die letzte Folge meiner Kolumne über Gewicht. Danke, dass Sie mich bis hierhin begleitet haben. Ich hoffe, dass wir uns auf diesem nächsten Abschnitt meines Weges wiedersehen. Ich hoffe nicht. Aber auf jeden Fall, vom Abel gibt es dann bald das Selbsthilfebuch Able-Bodied. Ja, Able-Bodied. Da werde ich mit dem Kulturmarxismus abrechnen. Nein, das da ist im Grunde, das sind Sophismen und du tust von echten kranken Menschen sozusagen eine Coping-Strategie dir abmünzen, nur weil du einfach zu dick bist. Und meine Güte, sei halt zu dick, ess halt zu viel, passt doch alles. Aber tu doch am Ende des Tages nicht so, dass es nicht eine Abweichung von dem Ideal ist und das Dünnsein halt gesund ist und dass, wenn wir Dinge sehen, die sehr ungesund aussehen, wir halt das nicht feiern. Das kannst du den Menschen nicht abtrainieren. Sorry, das ist. Ja, das ist ein komischer Anspruch, das machen zu wollen, ja. Fear View, also die Ausweitung des Harm-Begriffs oder des Begriffs von Bad Speech, führt dazu, dass mehr Meinungsfreiheit in dem speziellen Rahmen hier in dem Artikel Medienfreiheit eingeschränkt wird. Und hier wird darüber gesprochen, dass eben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz als negatives Beispiel international Schule macht, um die Meinungsfreiheit und die Medienfreiheit von Menschen einzuschränken. Wer hätte das gedacht, ne? Das ist ein prima Exportgut der deutschen Obrigkeitshörigkeit für die Welt. Das ist China schon bestellt, oder was? Das hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert bei den Deutschen. Es wird halt auch wieder der Punkt aufgeführt, wo wir von der UN gescholten worden sind, Human Rights Watch. Und dann heißt es bei allen, das ist ja keine Zensur. Ja, selbst wenn wir alle uns einigen darauf, dass wir XY nicht haben wollen aus gutem Geschmack, was jetzt, keine Ahnung, Holodomor oder Holocaustleugnung wäre, dann ist es aber immer noch Zensur, per Definition. Das ist zwar dann Zensur, auf die wir uns alle einigen, aber es bleibt Zensur. Und wenn ich hier einfach lese, dass international das halt Schule macht, dass die Deutschen das Netz-DG rausrotzen, Hilfe. Send help. Elisabeth, der Lenz. Das Opferframing. Sie ist schockiert über die Vorwürfe. Nein. Oh, ich find das Beste immer noch, die sie meinte so, ja, ich nenne mich zwar Berkeley, aber wir haben mit denen gar nichts zu tun und das ist vollkommen in Ordnung. Gutes Framing ist das, gutes Framing. Nee, Laura hat ihr das geglaubt, wahrscheinlich alles. Warte, sie hat ihr Institut hat nichts mit Berkeley zu tun. Nö, sie hat noch eine Postdoc-Stelle im Berkeley-Institut, aber Berkeley bestreitet jegliche Verbindung mit dem Institut. Ob sie es jetzt bestreiten, weiß ich nicht, aber es gibt keine Verbindung. Also wisst ihr, Leute, dann kann ich aber auch sagen, Alter, alles, was ich hier ganz lieben langen Tag an dummen Scheiß erzähle, ist wissenschaftlich, weil ich war in Princeton. Ja. Wow. Du warst war mal so. Ja, cool. Gemacht, oder was? Cool, du warst in Princeton, ich war mal in Stanford einen ganzen Nachmittag lang. Ja, ich auch. Ich habe nur Ivy League-Personal am Start. Ich hab mit meiner Frau vor der Bibliothek Wein getrunken und Hummer gegessen. Das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir uns da unterhalten über Dinge. So. Und deswegen, ich bin Wissenschaftler. Alles, was ich sage, ist zu 100% Wahrheit. Ich irre mich nie. Ich bin damals 2 Jahre lang in Frankfurt zur Schule gegangen. Ja, du bist halt, Frankfurter Schule, Mensch. Oh, krass, Alter. Wir sind ja die intellektuellen Giganten, ich sag's euch. Bist du dann Banker oder was? Nee, Postmodernist. Also. Nee, Kulturmarxist. Nicht nur das Papier steht in der Kritik, sondern inzwischen auch Sie und Ihr Barclay International Framing Institute. Auf dessen Webseite findet man kein Impressum, keine Adresse, keine Mitarbeiter. Was steckt dahinter? Ich weiß, derzeit kursieren viele verrückte Theorien. Aber alle meine Kunden wissen, das Berkeley International Framing Institute ist meine Marke, unter der ich Beratungen anbiete. Ein Institut mit Räumlichkeiten hat es nie gegeben und das wurde auch nie suggeriert. Wie gesagt, es ist eine Marke. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sie für Interviews oder Veranstaltungen angefragt haben. Manche dachten, ihr Institut sei in den USA angesiedelt, andere in Berlin oder Hamburg. Aber alle gingen davon aus, es sei ein Ableger der renommierten University of California. Ich weiß ja nicht, mit wem sie gesprochen haben. Aber der Name lässt sich besser einordnen, wenn man die Entstehungsgeschichte kennt. Ich forsche seit 12 Jahren an der Universität in Berkeley. Vor 2 Jahren haben 4 Kollegen und ich gemerkt, dass es in Deutschland Bedarf gibt. Wir wollten Workshops zur Framing-Wissenschaft anbieten. Framing-Wissenschaft. Alles stand schon, das Konzept, die Marke. Aber dann hatten die Kollegen weniger Interesse an der deutschen Debatte als ich. Also habe ich allein weitergemacht. Da habt ihr es. Ja, aber wie soll ich mich erinnern, dass das die leichte Sprache ist, ne? Leichte Sprache für Behinderte oder so. oder überbehinderte oder ja, irgendwie so diese Vorsichtssprache. Ja, das Ding ist halt auch, wenn du dich so präsentierst, dass man das annehmen könnte, weil in der Regel guckt eh niemand richtig genau drauf. In der Regel könnte es jeder wissen, der über sie Bericht erstattet. Da gebe ich ihr recht, aber in der Regel schaut da niemand so richtig genau drauf. Außer du bist halt ein bisschen durchgeknallt und das ist zu viel Zeit. Aber in der Regel, also ich dachte, dass das irgendwie mehr wäre, wie nur eine Ein-Frau-Aktion, die sich ins Gut nennt. Also mich hast du verarscht. Ich finde auch diesen Spruch so unglaublich lustig, dass sie sagt so, also dass es heißt von wegen, es gibt keine Pressung und so, und sie dann sagt so, ja, es grasieren irgendwelche Theorien darüber, wo ich mir dann so denke, ja Mädchen, dann mach halt ein richtiges Impressum und benutzt halt keine irreführenden Begriffe, dann gibt es auch keine Theorien. Ne? Ja. Kein Impressum ist sowieso. Wie kann man eine Seite haben und teilweise von halbstaatlichen Leuten gebucht werden, ohne ein Impressum auf der Seite zu haben? Tja, also. Ja, ein kurzer Blick nach Amerika. Und zwar, über Jussie Smollett hatten wir ja schon mal berichtet. Um nochmal kurz zusammenzufassen, der hat ja im Endeffekt einen Überfall auf sich selber inszeniert, indem der 2 Bekannte dafür bezahlt hat, dass sie ihn schlagen und ihm einen Galgen um den Hals hängen. Und hat dann das medial extrem ausgeschlachtet. Mittlerweile ist rausgekommen, der ist sogar so doof gewesen, hat die mit einem Check dafür bezahlt und ist alles erstunken und erlogen. Und das ist einfach ein Trend in Amerika, ja, dass Leute Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aus welchen Gründen auch immer. Dem Jussie Smollett wird ja auf den Kopf zugeschrieben, dass der besorgt war, dass seine Rolle in der TV-Show Empire auslaufen würde. Gut, jetzt haben die natürlich gesagt, der wird nicht mehr bei uns auftreten. Vielleicht muss er ja sogar ins Gefängnis, wenn, je nachdem, der Gerichtsprozess kommt ja noch. Aber das ist halt nur der prägnanteste Fall, der natürlich am Anfang auch polarisiert mit Trump und demokratisch und solchen Sachen aufgeladen, halt durch die Medien gepeitscht wurde, als ob das mal wieder der Beweis ist, wie schlimm es in Amerika ist. Tatsächlich ist der Gegenteil der Fall, weil Hasskriminalität in Amerika geht immer weiter zurück, zumindest das, wo es dann auch wirklich um körperliche Gewalt oder sowas geht. Aber wie es ähnlich in Deutschland auch ist, bestimmte Symboliken und sowas werden auch als Hasskriminalität gehandelt. Jetzt gerade gab es einen ganz tollen Fall, ich weiß nicht was, in New York oder in Chicago, ich bin mir nicht sicher, da hat ein 12-jähriger Schüler halt auf dem Basketballkurs überall, was weiß ich, hier so Nazi-Kram hingeschrieben und Hakenkreuze hingemalt und auch so ein paar andere, keine Ahnung, Penisse hingemalt und solche Sachen. Ja, also 12-jähriges Kind, einfach nur, weil es ein Edgelord sein will. Und ja, der wird jetzt tatsächlich dafür angeklagt in Amerika, ein 12-jähriger. Ja, also weil es da Schulgesetze gibt und die gelten wohl auch für Schüler. Sehr krass, so. Und immer mehr solche Sachen kommen auf und der Autor von diesem Opinion Piece, der weist halt darauf hin, gibt ein paar Beispiele dazu und meint halt, er hat alleine 400 nachweislich Hoax Hate Crimes nachrecherchiert und die wird er bald in einem Buch veröffentlichen. Gut, ein bisschen Werbung an der Stelle für ihn. Und einfach wollte ich mal auf dieses Phänomen hinweisen. Es ist einfach schlimm und es wird immer schlimmer und es gibt ja auch gewisse Leute, die heute immer noch sagen, Jussie Smollett didn't do nothing wrong. Das ist einer der Auswege für die Presse, ne? Sich selber Geschichten ausdenken. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und dazu fällt mir dann immer diese Idee in Berlin ein, dass Leute, die hier als Asylbewerber sind und von Rechten angegriffen werden, Bleiberecht bekommen sollen. Das ist dann auch gar nicht irgendwie einladend dazu. Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist auch, was ich mir bei so Hoaxes immer denke, so, wenn die Nachfrage in der Wirtschaft nach einem bestimmten Produkt relativ hoch ist, dann erscheinen bald auch minderwertige Produkte und auch Fake-Produkte, weil einfach der Bedarf so hoch ist für diese Sache. Und wenn ich dann sehe, oh, da gehen Hoaxes die ganze Zeit durch die Medien, dann ist ja wohl der Bedarf nach Hate-Crime irgendwie relativ hoch bei den Medien. So hoch, dass man sogar Sachen erfinden kann und die erfolgreich verkaufen kann. So, da frage ich mich dann auch wieder so, ja, ja, Journalismus, primär der Wahrheitsfindung und so. Ihr habt eine Redaktion, so, ihr kriegt es schon hin, gell? Nachrecherchieren und so, journalistische Standards, die werden alle eingehalten. Lol! Da flüchtet sich ja nicht jeder drauf, das ist schon richtig, ne? Ich meine, es gibt der Pressekodex und so weiter, aber ob da jetzt journalistische Standards definiert sind, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kenne das eher so, dass es so Sachen drinstehen wie Journalisten kacken sich nicht gegenseitig an oder so, ne? Schreiben die schlecht über sich gegenseitig. Ja, das war hier ein lustiges Fundstück. Der Guardian schreibt halt eben bei diesem Jussie Smollett-Fall, dass es zeigt, wie intolerant wir gegenüber Opfern wären. Opfer in Anführungsstrichen. Und die Claire Lehman von Quillette, von dem Magazin, ist die ja die Chefin, sagt, es ist egal, ob die echte Opfer sind, sie sind trotzdem Opfer. Na klar, wer sonst? Und das habe ich auch gefunden die Woche über. Es gibt im Fernsehen Karneval mit Haltung. Karneval mit Haltung 2015. Die unbequemen Jacken zeigen unter anderem, wie man die fünfte Jahreszeit als ideales Forum für Zivilcourage und Integration nutzen kann. Warum heißen die nicht die unbequem Jacke Sternchen Unterstrich innen? Weiß ich auch nicht. Außerdem ist es aber untertitelt. Ideales Forum für Zivilcourage und Integration. Was hat das mit Karneval zu tun? Das ist jetzt aus einer Stadt oder irgendwie so ein Querschnitt? Oder Karneval mit Haltung. Keine das Ahnung. Ist das, was ist doch wahrscheinlich öffentlich-rechtlich, könnt. Oder? Ich weißt du, müsste man mal gucken. Aber ja, ich nehme an, dass das öffentlich-rechtlich. Weil, wenn das untertitelt und das andere Symbol heißt, glaube ich, auch noch mit Audio-Track für Sehbehinderte, dann ist es bestimmt von den öffentlich-rechtlichen. Also, ja, die unbequemen Jacken. Aber ich finde. Ich finde das interessant. Ich mache mir ja nichts aus Fasching oder Karneval, aber ich finde, die Leute sollen ruhig feiern und sollen ihre 3 Tage haben und ihren Blödsinn machen. Also, ja. Die schreiben ja Spaß dabei. Und was da im Moment auch wieder an moralinsaurem Scheißdreck im Netz kursiert zu dem Thema. Ja, genau. Wir können ja vielleicht irgendwie. Die Sache irgendwie hier war auf dem aufräumen. Bild. Auf dem Bild ist das nicht auch hier der Bernd Stelter? Ja, ja, genau. Das ist zum Beispiel der hat ja einen Witz gemacht bei irgendeiner Veranstaltung über Frauen mit Doppelnamen und Kramp Karrenbauer hätte doch mal irgendwie nochmal drüber nachdenken sollen. Und da ist dann eine Frau auf die Bühne und hat ihm auf der Bühne eine Standpauke gehalten, dass er sich nicht über Leute lustig machen soll, die 2 Namen haben, weil das sexistisch ist. Und die hieß dann auch noch wirklich so Frau Nölle-Striedmann oder ja, so. Ja, ist doch klar. Ich meine, was erwartest du? Dass die Leute. Dass die du Leute hast irgendwie über Empathie. Mich persönlich lustig gemacht, du Arsch. Und Empathie jetzt für andere Leute haben, ja. Das, und vor allen Dingen die Kramp-Karrenbauer, ich meine, die ist ja quasi auch ein Opfer. Ne? Also die wird ja nur gehandelt als nächste Bundeskanzlerin. Unterdrückter kann man ja eigentlich gar nicht sein. Als Quotenfrau muss sie ja irgendwann mal unterdrückt gewesen sein. Ne? Da wünschst du dir dann so einen robusten Security-Dienst wie früher bei den Rockkonzerten, weißt du, wo dann einfach so ein Schrank aus dem Dings kommt und Body checkt die Alte von der Bühne, bevor die überhaupt bei dem Stelter ankommt. Ja, also auf jeden Fall Karneval mit Haltung. Zuerst kam sie für den Journalismus und ich sagte nichts, weil ich kein Journalist war, dann kam sie für den Karneval. Genau. Ja. Ja, und wer weiß, ist ja noch nicht raus, wie das mit dem Karneval morgen wird, ne? Also, ich sagte es gibt nichts, ja irgendwie laut Kachelmann Sturmwarnungen und so. Und Köln hat schon die Pferde abgesagt und Düsseldorf ist noch gar nicht klar wohl, ob oder ob nicht. Ich drücke unseren Karnevalisten. Düsseldorf macht immer, die laufen bei Wind und Wetter. Ja. Ja, das wäre schade sonst, weil wir hatten ja letzte Woche hier schon den Rabbiner, der sich irgendwie, oder nee, wie hieß das Ding, Brauchtumsmanager, der sich irgendwie wie der Tempeltyp vom Leben des Brian anziehen wollte. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Aber auf jeden Fall hier, der Shashank Shapira hat mal was Vernünftiges gesagt, dem ich nur komplett zustimmen kann. Er sagt, du bist kein Ja, ist Held, super wenn du cool. eine Comedy-Show besuchst und dann entscheidest, von einem Witz beleidigt zu sein, der nichts mit dir zu tun hat. Na gut, in dem Fall mit dem Doppelnamen hat es vielleicht doch mit dir zu tun gehabt, aber Nee, ja. hat nichts mit ihr zu tun. Sie muss, das ist ein, sowas arbeitet mit Archetypen und Klischees. Und wenn Ja. du zufällig in eins reinfällst, dann ist das genau so, du fällst zufällig in eins rein. Das ist keine Kritik an dir selber, das meint er. Ja, ist Und da auch hat wahr, er ja. vollkommen Stimmt, stimmt recht. natürlich, ja. Auf jeden Fall, aber er sagt weiter, beleidigt zu sein ist keine Heldentat und wir sollten aufhören, beleidigt Leute zu feiern, als wären sie mutig oder selbstlos. Und danach wahrscheinlich wieder Hängameh retweetet oder Banaschschuppe liked. Keine Ahnung, vielleicht. Egal. Loben wir ihn mal für die Einsicht, die er hat. Hat sie ein Ungern. Oberturmfenster geöffnet oder so. Ja. Ja, wer weiß. Und das ist auch noch was aus der Reihe Karneval muss erwachsen werden. Historikerin, Karnevalswitze auf Kosten von Frauen und Minderheiten müssen nicht sein. Warum sind ja keine Minderheiten? Wisst ihr Bescheid? Das muss nicht so, das muss nicht. Macht doch nur Witze über Männer. Das reicht doch. Frauen über Witze über, genau, Frauen über Witze und Minderheiten. Ja, das ist Witze aber über doch. Frauen und Minderheiten müssen nicht sein, ja. Das ist so dumm. Weiß diese Frau, wovon Humor, also selbst wenn es der Holzhammer-Humor des Karnevals ist, der lebt von Gegensätzen. Man macht sich über Dinge lustig, die man selber nicht ist, um andere zu necken und die dazu aufzufordern, dasselbe zu tun und damit man was zu lachen hat. Deswegen erzählen Polen die besten Polenwitze. Und jetzt kommt die Preisfrage. Hat die Frau einen Doppelnamen oder nicht? Also Dum, wenn man sich hat sich dum, schon. die Bedeutung, dass man auch mal Witze über die Leute machen darf, über die man normalerweise keine Witze machen darf. Ne, die Mächtigen. Ja, Tja, da würden irgendwie. die ja sagen, dass Minderheiten und Frauen keine Mächtigen sind, aber weil sie halt keine Ahnung haben. Ich meine, schon allein, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, ja, da sollst du jetzt aber keine Witze machen. Also ich meine, in wie vielen Gesellschaften, irgendwie in Alabama, zur Jim Crow-Zeit, so, da sind wahrscheinlich die Schwarzen dann auch gegangen und haben gesagt, ja, aber keine Witze über uns machen, ja. Und dann haben die Leute gesagt, ja, okay, ja, das geht natürlich zu weit. Oder was? Ja. Auf jeden Fall, die Humor. Dame hat auch einen Doppelnamen. Das ist die Frau Barbara Stollenberg-Rielinger, So Historikerin. einfach auch noch dann. Vor allem, nach wie vor allem auf Wegen. Kosten von Frauen und Ja. Minderheiten. Vor allem. Ja, Seid ihr immer. doof? Tradition Also, Karneval. Ja. und wie soll das laufen, Frau Stolberg-Rielinger? Werden Sie dann eine Liste rausgeben von Gruppen, über die man keine Witze machen darf? Oder eine Empfehlungsliste mit Gruppen, über die man Witze machen sollte? Wir wollen das wirklich gelesen, das wäre eine renommierte Historikerin. Ja, Ja, aber steht doch guck mal, hier. das mit der Liste, über wen du Witze machen darfst, da fängst du doch an. Wenn du das wirklich ernst nimmst und wirklich an alle denkst, dann kannst du doch über niemanden Witze Oh machen. Das ist Gott, doch klar. gerade Da an. sexistische oder rassistische Witze spiegeln eigentlich ein latentes Potenzial, was auch sonst in der Gesellschaft ist und sich hier Ausdruck verschafft. Das ist wieder die gleiche Scheiße wie Ego-Shooter machen Amokläufer. Genau. Das ist Sie ist ja genauso Dünnsinn. getriggert, wie sie getriggert werden sollte eigentlich, ne? Aber der Witz Das ist ist so doch peinlich, gerade das nicht am zu Witz, merken. dass man über diese Grenzen hinausgeht, sonst wäre es kein Witz. Aber wie die Also. Dame ja hier sagt, die renommierte Wissenschaftlerin so, man kann auch über die Stränge schlagen, ne? Ohne andere anzugreifen oder herabzusetzen. Das Ja, geht ja, nicht. Das ist per Definition, das geht nicht. ja. Das ist Sophismus. Das ist Gehirn explodiert bei mir. Der Spaß fängt da Sprache, an, wo man aufhört. Sprachzentrum wird ausgestochen. Da kommt die Dunkelheit in den Kopf, Alter. Wenn du das liest, das ist Angst, Benzin, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das ist alles. Das ist Hauptsache weniger von dem, was ich nicht mag. Alles Chris, klar. wo wir schon Motivation oder dabei Grundlage, finde ich. sind, Können wir auch gucken, was die Soziologin Yvonne Niegrenz zu Sexismus im Karneval gesagt hat? Link unten okay. runter, wenn wir schon gerade beim Thema sind. Ja. Es tut schon so schön weh. Vielleicht kriegen wir da noch einen anderen Ton rein. Oh ja. Das ist ein fester Bestandteil des Karnevals. Soziologin. Was ist Soziologin? Was ist das? Müsste da nicht wenigstens ein Doppelpunkt sein. Kulturmarxistin. An den starren Geschlechterrollen. Frauen dürften die Männer mit Getränken versorgen oder würden als Tanzpaar. Auch Büttenreden sein. Männer erklären die. Männer erklären die Welt, ja, das habe ich gesehen, weil ich habe dieses cringige Video gesehen von der hier, von der Dame von der FDP, hier, wie heißt sie, die ich sonst sehr schätze, Frau Bär von der FDP. Nee. Die sich irgendwie als Trümmerfrau verkleidet hat und auch irgendwelche Sachen mit von wegen, die Frauen müssen aufräumen für die Männer und sowas erzählt hat, ja. Ekelhaft, und das ist keine Rolle. Da scheine erlaubt, was sonst nicht politisch korrekt sei, zur Hauptsendezeit. Ja, fuck, genau darum geht's bei Karneval. 13 Punkte, Yvonne Niegrenz. Ja, aber jetzt war hergehört, rauschhafte Vergemeinschaftung, eine Studie zum rheinischen Straßenkarneval, Reihe Erlebniswelten Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaften. Also die studiert den Karneval. Also... Die ist quasi Certified Yak, meinst du, ja? Ja, also wortwörtlich. Also. Ich weiß, das ist doch für die Tonne. Geschrieben hat's nie Grenz Yvonne. Ja. Zwischen Krise auch. Und Agency streben nach Handlungsfähigkeit in der Biografie eines DDR-Kindes aus Namibia. Ich bin beeindruckt. Transnationalismus, Embodiment of Transnational Settings in Transnational Social Review. Was ist ein Transnational? Ist das, wenn die ganze EU. Nation Hormone nimmt? Nee, ist das EU und UN und die Agenda der Globalisten, die wollen euch Globulis verkaufen. Nein, Transnational ist, wenn du Franzose bist, aber einen Penis hast. Sehr schön. Mit Grüßen an Emmanuel Macron. Freundlichen Grüßen. Ja, okay, die studiert halt Unfug und redet Unfug. Das ist echt. Ja, und dann wundern sich Soziologen, dass man ihre Fachschaft nicht ernst nimmt. Also und das mit zur allem Hauptsendezeit ernst. In den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Da scheine erlaubt, was sonst nicht politisch korrekt sei. Ich komme über den Satz nicht hinweg im Zusammenhang mit Karneval. Das ist ja, so. Vor allen Dingen meinen sie nicht sonst immer, ja, das ist ein rechter Talking Point, politische Korrektheit. Das gibt's überhaupt gar nicht, politische Korrektheit. Wie eng im Kopf kann man sein, um nicht zu verstehen, was man da macht mit so einer Formulierung? Dabei ist es doch, natürlich gibt es politische Korrektheit und der kulturelle Rahmen, der eröffnet dir den politischen Horizont, den du überhaupt umsetzen kannst. Wenn du daherläufst und aller Tyler Durden Anarchismus als wahre Idee hinstellst, dann bekommst du Besuch von der Polizei. Aber wenn du dich hinstellst und sagst, ich möchte nur 2% Steuern bezahlen, ein bisschen Zivilisation beibehalten, das kannst du noch sagen. Also du hast auf jeden Fall einen kulturellen, politischen Rahmen, was du sagen darfst. Das zu verneinen, das ist echt, Es ist ja auch völlig klar, dass es natürlich auch im Karneval gewisse Sachen gibt, die nicht gehen. Also ich glaube, es gab doch mal diesen Aufschrei irgendwann letztens, als bei irgendeinem ostdeutschen Karnevalszug irgendwie so ein Panzer mitgefahren ist. Irgendwie. Und was war da irgendwie? Asylräumkommando oder irgend so ein Scheiß drauf stand. Und ich denke auch, dass irgendwie ein Motivwagen Auschwitz nicht so gut ankommen würde. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Grenzen dementsprechend. Nur sind die hier halt weitergefasst, weil halt Karneval ist Yvonne. Oder wenn die Linke mit einem Wagen ankommt, auf dem Team Holodomor steht. Also, manche Sachen werden halt schon am Arsch. Also, ja. Vorwärts zum Karneval der Völkerschaft. Das ist lächerlich und dann arbeitet man bei den Grünen irgendwas. Ja, ich wollte auch sagen, irgendwas ist mit dieser Zeichensetzung da oben falsch. Also das ist lächerlich grüne Spitzenfrau. Ja, das passt zusammen auf jeden Fall, aber die Zeichensetzung ist irgendwie... Das habe ich gar nicht gesehen, das ist gut. Den zweiten Titel meinst du? Ja, in dem Ding liefert Frau Schulze allen Leuten, die schon gerne mal sinnvolle Argumente abschmettern wollten, die perfekte Vorlage. Also auf jeden Fall für mich das beste Politiker-Zitat dieser Woche. Focus Online fragt, können Sie verstehen, dass es Bürger wundert, wenn sie einerseits so gern so gegen den Flugverkehr wettern und dann in den Urlaub in die USA fliegen? Frau Schulze entgegnet darauf, ich frame das jetzt nicht, wie mir im Chat eben schon vorgeworfen würde mit der Stimme. Ich lese es ganz normal vor. Frau Schulze, ich bin der Meinung, wo und mit wem ich meinen Urlaub verbringe, ist meine Privatsache. Finde ich golden. Cool. Also, das ich, mit dem. Ich finde, wo und wann ich meine Hundebabys ertränke, ist Privatsache. Ja, da können Sie jetzt mir keinen Strick draus drehen. Das persönliche und private ist politisch, außer es ist die linke intellektuelle Speerspitze, grün-links, was auch immer. Ja, also, ja, wenn es eine Antwort gibt, das hätte mich auch gewundert. Ne? Zum Thema Wald. Ich war heute das letzte Mal im Wald. Also vor ein paar Stunden erst. Wenn ich sage, geht in den Wald, ich gehe regelmäßig in den Wald. Ich dachte, wir sind hier im Wald. Also, Sie geht auch in den Wald, sie steigt in den Flieger, fliegt nach Kalifornien und geht in Redwood. Wald Disney World. Oder das, ja, das vielleicht auch, ja. Aber der Spruch ist echt genial. Und das gerade von der, das persönliche ist politische Partei, wie eben schon gesagt wurde. Das passt echt wie die Faust aufs Auge. Und ja, da steht heute an der Scheune auf jeden Fall geschrieben, dass wo ich in Urlaub fahre, geht euch nichts an. Jups. Das steht heute auf jeden Fall an der Schuld. Wo ich meine radioaktiven Abfälle aufbewahre, geht euch nichts an, Grüne. Ja? Und das Lustige wäre ja, hättest du was gelernt, irgendwelche MINT-Fächer, könntest du an der Technologie forschen, die den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen vermindert. So. Das wäre das, was normale Menschen machen würden. Und dann gibt es aber auch Leute, die dann Politiker sein wollen und sagen, ich will jetzt mal Leute rumbefehlen. Ja, und die sollen CO2-Ausgleich oder sowas. Ja? Das, ja, hat sie ja angeblich bezahlt, aber auf jeden Fall, das ist Privatsache, aber irgendwie, welches Geschlecht die Leute haben, die da mit ihr im Bayerischen Landtag sitzen, das ist Sache der öffentlichen Verwaltung und so. Das, da muss man gesehen haben. Das ist Sache des Wählers. Ja. Und oder generell Geschlecht ist keine Privatsache. Da muss man irgendwelche Studieninstitute haben, die sich von früh bis spät mit Geschlechterdemokratie, da schreibt man Geschlechterdemokratie oben drüber, weil das ja keine Privatsache ist. Aber ja, keine weiteren Fragen. Diese CO2-Ausgleichsgeschichte, die sollten wir eigentlich sofort aus der öffentlichen Diskussion verbannen, weil die ist nichts anderes als Reiche dürfen das. Und das halte ich nicht für zielführend, den Leuten, die sich dann die eine Reise irgendwie absparen, zu sagen, nee, du darfst nicht nach Griechenland fliegen, du musst irgendwie mit dem Bus fahren oder mit dem Zug. Und die Leute, die dreimal im Jahr oder viermal im Jahr unterwegs sind, scheißen drauf und zahlen halt einfach den Ablass. Ne? Finde ich nicht gut. Das ist auch, also ehrlich... Ulle. Das ist mein absolutes Ulle. Lieblingsding. Das ist Ulle. Mein absolutes Lieblingsding. Dass ich das gefunden habe, bin ich so stolz auf mich, weil ich finde es einfach nur wow. Das ist die Ulle Schaufs. Ich habe die sogar schon mal live und in Farbe erlebt, als ich damals 2015 im Bundestag mal war, bei einer Veranstaltung von den Grünen. Da rannte die Dame auch rum. Und die Dame ist ja irgendwie Sprecherin auch für Feminismuskram, deswegen taucht die da auch häufiger mal auf. Und ja, ist eine Homöopathie-gläubige Person. Egal wie ihr es begründet, hat es am Wochenende. Es ist peinlich, dass ihr euch in diese Kampagne gegen homöopathische Mittel einreiht, ohne zu hinterfragen, wem das nützt. Wer dadurch verdient. So unkritisch. Was ist los mit euch? Ein wenig fassungslos. Weil die Taz wohl einen homöopathiekritisches kritischen Artikel geschrieben hat und dann noch Witze drüber gemacht hat, so nach dem Motto, hey Bayer, hier, Ed Bayer, hast du für unsere kritische Titelgeschichte über, über das weiße Nichts, aka Globuli, Geld an uns gezahlt. Sag das nichts dran ist. Weil da irgendwie einer geschrieben hat, so, er hat wohl Bayer bezahlt. Ja, ich finde es einfach also, nur. Aber wir sehen die Bedrohungslage auch anders als Ole Schaus. Weil die Taz ja fast keiner liest, ist ja umso wirksamer für die Politik. Meinungsbildung. Ne? Verstehst du? Stimmt, ja, ja, das ist definitiv, ja. Ich habe allerdings mal gelesen, dass tatsächlich die Bayer, nachdem sie Monsanto gekauft haben, ziemlich viele PR-Leute eingestellt hat. Ich glaube, sowas um die 500 oder so. Ja, musst du ja auch, wenn du sowas machst. Also die Ulle ist also eine Globalistin, weil die mag Globuli. Case closed. Genau, ja. Ja, aber vor allen Dingen ist es eine feministische turbo-feministische Politikerin, die glaubt, dass Homöopathie dich heilt. Ja, je weniger, desto besser ist es. What am I seeing? Ja, nee, da, bei den Sachen ist es dann wieder genau umgekehrt. Ich gebe das ja, um ehrlich zu sein, relativ ungern zu, aber es gibt das ein oder andere gute Argument gegen Demokratie. Und wenn ich mir das ansehe und mich frage, wie sowas in den Bundestag kommt, dann kann ich die Leute, die wettern mit Demokratie, schon manchmal ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn ich immer noch denke, dass es die beste Staatsform ist. Aber so, also, wenn ich mir das angucke, dann, ja. Aber wenn wir schon Parität haben wollen, ne? Also Männer und Frauen, dann sollten wir doch auch zum Beispiel halt Homöopathen, Reichsbürger, Paläoastronauten, Parapsychologen, Wahrsager, Handleser, Kaffeesatzleser. Ableisten. Und Menschen, die der Ideologie alles Egalismus folgen. Aber keine Normalos. Können wir auch wieder so eine Vogelschau einführen am Reichstag, dass wir da Vögel fliegen lassen und gucken, dann entscheiden wir uns für oder gegen das Freihandelsabkommen oder aus der Leber von Schafen lesen. Aber hatten wir nicht eigentlich mal offiziell die, die Violetten als Partei auserkoren, dass wir die abfeiern, weil die Tarotkarten lesen im Bundestag machen wollen? Das warst nur du. Das war nur ich, ah, verdammt. Ja, die Yogi-Flieger, die wären es halt gewesen. Aber. Mir fällt aber immer die Story ein von Twitter, wo einer geschrieben hat, der wäre Homöopath und da wäre eine Frau bei ihm gewesen mit ihrem Kind, der hatte Ohrenschmerzen, der Junge. Dann hat er gesagt, ja, jeden Tag 2 Globuli. Ja, aber das ist doch auch nur Urban Legends. Ich kann wieder Ärger kriegen. Wegen Urban Legends. Ja, okay. tell Amazon and Apple don't ban the autism vaccine book. Also meine Meinung zum Thema Autismus und Impfung ist, dass Autismus Impfungen verursacht, weil neurodiverse Menschen oft in der Wissenschaft sind. Ja. Trotzdem muss ich sagen, in Sachen Veröffentlichung, es ist immer eine schlechtere Idee, den ein Spektrum einzuschränken, was du veröffentlicht kannst. Es ist nie eine gute Idee, irgendein Buch zu verbieten. Alles rauf auf Amazon, bitte, auch sowas möchte ich dort lesen. Ich persönlich, auch wenn mir das leid tut und weh tut und ich um den Schaden weiß, aber der Schaden, den du anrichtest, wenn du erstmal anfängst, Bücher rauszunehmen aus dem Markt, der ist wesentlich größer. Mhm. Das sind ja dann die Bücher, die Leute mal haben wollen, ne? Das recht. Ja, also du machst es damit noch bekannter. Glauben, also wenn du das rausnimmst, gibt es als PDF und es geht überall rum und jeder will es lesen. Und dasselbe gilt auch hier für das, da How to Destroy a Man, Damn a Handbook. Da hat sich eine Doktorin, Doktortitel Psychologie, hingehockt und hat eine Anleitung geschrieben, wie du mit Anschuldigung einen Mann entfernen kannst aus seinem Amt. Also, ob jetzt die Anschuldigungen richtig sind oder nicht, das ist nicht so wichtig, sondern es geht darum, wie du Presse bearbeitest, wie du Human Relations Department bearbeitest, dass du jemanden mit Anschuldigungen aus der Firma rausboxen kannst. Also, und sowas will ich aber auch nicht aus Amazon raus haben, auch wenn es niederträchtig und abartig ist. Also, wie deine Falschanschuldigung besser durchkommt, läuft, aber ich will das auch dort haben. Ja, aber hat ja glücklicherweise auch 1,5 Sterne. Hm. Und nur als Anmerkung, ich habe beide Bücher nicht gelesen, aber über beide Bücher einen längeren Artikel gelesen. Bevor man jetzt wieder jemanden Strick draus dreht, dass ich nicht allen Scheiß gelesen habe. Ich habe einen anderen Artikel zum Thema eingereicht, aber weiß nicht, von wem der hier ist. Oh. Im Grunde genommen. Nicht von dir? Ich habe einen Tagesschauartikel mit Jens Spahn eingereicht zu dem Thema. Ich glaube, da hast du vielleicht was verwechselt. Ich glaube, der war von dir. Aber egal. Ach nee, Moment, das war. Doch, ach, da fehlt das Bild. Ich bin wieder mal verwirrt, weil der hässliche Spahn nicht. Ach, guck. wir haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 1,4 Milliarden Euro für Beratungsfirmen gezahlt, die unsere Regierung unterstützt haben. Und der Herr Spahn wünscht sich, dass die gesetzlichen Krankenkassen jetzt auch für solche Dienstleistungen geöffnet werden. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass irgendwie so, dass wir so eine Art McKinsey-Seilschaft oder Beratung, also dass irgendwie ein Haufen Politiker mit sowas um die Ecke kommen, obwohl das bisher alles nichts, also wenig Positives für die Menschen gebracht hat, außer für Leute, die irgendwie mit Spekulationen und sowas anfangen können. Jetzt schon wieder mehr Möglichkeiten für diese Leute zu schaffen, Geld aus unserem Steuerkreislauf zu ziehen. Also viele, wie 1.000 Euro am Tag und so. Für ja. Einen, ne? Ja, die sind richtig teuer, diese Leute. Ich verstehe es nicht. Warum arbeitet man da nicht dran, dass die Krankenkassen diesen Sachverstand selber ausbilden oder einstellen, anstatt den teuer bei Dienstleistern einzukaufen, die doch eh immer nur dasselbe sagen. Das sind die Steuergesetze in Deutschland zu kompliziert. Sparen, sparen, sparen, sparen, sparen, bis der Arzt kommt. In dem Fall wirklich. Also das Erste, was die sagen werden, ist Leistungen einschränken. Wir müssen sehen, dass wir hier und da und dort Geld rausziehen. Aber gut. Naja, hau rein. Jens. Wirst schon wissen, was es dir bringt oder wem oder wie auch immer. Den habe ich zwar auch gelesen, aber ich glaube nicht eingereicht. Doch, den hast du eingereicht. Ja, das ist auf jeden Fall wirrend. Irgendwer hat den eingereicht, auf jeden Fall. Einer gerufen jetzt gerade, ist von mir. Preis. Ja, also, in diesem Artikel geht es um die Feinstaubdebatte. Und ich wollte einfach mal unserem Publikum einen Fakt nahelegen. Und zwar gibt es auch diese ganzen Komfortöfen. Kennt sie vielleicht unter dem Namen Holzöfen oder Pelletöfen? Ja. Das war ja so ein Holzöfen. Und was von Anfang an klar war, ist, dass die nicht so super sind, was Feinstaubbilanz angeht. Und jetzt dieser Artikel, da ist im Endeffekt eine Untersuchung gemacht worden. Also da wurden Röhrchen an Anwohner verteilt und da konnte man halt Rückschlüsse draus ziehen, dass halt ein sehr großer Teil dieser Feinstaubbelastung halt von diesen Komfort- oder Holzkohlepelletsöfen kommt. Ja, das ist eigentlich allgemein bekannt, nur wird das in der Diskussion um Feinstaubemissionen und irgendwelche Autobeschränkungen und sowas ja oftmals nicht erwähnt. Ja, im Gegenteil, da steht dann in der Werbung noch drauf, dass das irgendwie gut wäre für die Umwelt oder so. Ein Freund von mir ist gerade ein neu gebautes Haus gezogen und der Nachbar hat so ein Ding. Jetzt mussten sie irgendwelche Filter nachrüsten lassen, weil das nachts da reingezogen ist durch die Lüftungsanlage und solche Sachen. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich neu gebaut hätte und neben mir jemand so ein leidenschaftlicher Holzheizer wohnt. Allein, was du hast, den du da auf alles, was dir gehört, gerieselt bekommst. Ich glaube, man sagt ja, das bringt nicht gar nicht so viel mit zum Filter. Also wäre nicht so gut, die Filtersysteme. Ja, mein schönes Fakt. Und zwar, obwohl viele Leute meinen, dass es ja, dass der Regenwald immer weiter abgeholzt wird, was teilweise stimmt, ist es generell so, dass im Durchschnitt auf der Welt es immer mehr Bäume gibt, so viele Bäume wie, ja, wie, gut, man kann jetzt drüber streiten, früher konnte man das nicht so genau messen, wie viele Bäume es gab und so weiter, aber zumindest in den letzten 20 Jahren ist es so gewesen, dass einfach immer mehr Bäume weltweit gibt, was natürlich positiv fürs Klima ist. Wie gesagt, der Regenwald wird zwar weiter abgeholzt, aber auf der anderen Stelle wird es wieder nachgeforstet. Und das ist, ja, das ist jetzt mittlerweile sehr wissenschaftlich untersucht worden und hauptsächlich liegt es im Endeffekt daran, dass es in China und Indien in den letzten 20 Jahren extreme Aufforstungskampagnen gibt und die einfach so viele 10-mal mehr Bäume gepflanzt haben, als überhaupt im Rest der Welt abgeholzt werden konnte. Ja gut, hoffentlich reicht es sozusagen für den wachsenden Energiebedarf auch. Also die Bäume absorbieren das ja dann auch so ein bisschen mit CO2 und so. Ne, klar. So, So, eine Sache, ich bin gerade noch auf eine Sache hingewiesen worden, was wichtig ist, und zwar diese Aufforstung, gut, es ist Global Greening und so weiter und so fort, aber es bringt wieder andere Probleme mit Monokultur, Sachen und sowas, wenn oder falsche Bäume wurden im falschen Klima angepflanzt. Also es ist nicht optimal, aber... Ja, aber muss mehr gemacht werden, was Pflanzen es gibt mehr Wald heutzutage, es könnte ein besserer Wald sein, Mischwald und so weiter und so fort, aber es gibt immer mehr Bäume. So, und hier, ja, es gibt ja immer mehr Unfälle mit Tesla-Autos und da habe ich, ich hatte schon mal einen Artikel dazu eingereicht, wo halt die Feuerwehrleute immer mehr Probleme haben mit Tesla-Autos, weil wenn die explodieren, dann brennen die und brennen und brennen und dann gehen sie aus und dann fangen sie auf einmal wieder an zu brennen. Und das liegt einfach daran, wie die konstruiert sind mit den Batterien. In diesem konkreten Fall ist es so gewesen, hier ist jemand 90 Meilen in einem 50 Meilen Gebiet gefahren und hat deswegen einen Unfall gebaut, also nichts mit Autofahren oder so. Autopilot oder so. Das war ja selber dran schuld, muss man von ausgehen. Ja, und er ist über drei Fahrbahnen rübergegangen, ist mit dem Auto aufgeprallt und direkt explodiert. Total verbrannt im Auto auch. Und ja, wie ihr sehen könnt, einen Tag später brennt die Batterie immer noch. Und die Straße, wo das passiert ist, muss jetzt halt noch weiterhin gesperrt werden, bis das aufhört zu brennen, weil ja, ich kann das jetzt technisch nicht erklären, warum das so ist. Die Details sind im Artikel so genannt. Wer sich interessiert, kann sich das nochmal durchlesen. Aber es ist einfach was ganz anderes als die anderen Automodelle, die wir jetzt haben. Und die Feuerwehrleute müssen halt, das Paradox an der Sache ist halt, die Feuerwehrleute sind auf Tesla angewiesen, dass die Tesla-Ingenieure denen quasi die Kompetenz vermitteln, wie sind diese Batterien überhaupt zu löschen. Weil es einfach eine komplett neue Technik ist, die Leute sind dafür nicht ausgebildet. Und wie gesagt, ich hatte das Thema nochmal gemacht, aber hier nochmal ein sehr krasser Fall. Allgemein muss man dazu aber auch sagen, dass bei der Unfallstatistik Teslas ungefähr ein Viertel so viele Unfälle bauen wie alle anderen Autos. Das könnte vielleicht natürlich daran liegen, dass es eher reiche Leute sind, die Autos fahren. Vielleicht fahren sie damit ein bisschen vorsichtiger, kann viele Gründe haben. Aber generell sind die Autos nicht unsicher. Nur wenn was passiert, dann passiert wirklich was. Ich rechne morgen damit, dass Angela Merkel den Ausstieg aus der Batterietechnologie verkündet. Ja, ich glaub's nicht. Ich würde Mutti alles zutrauen. Dann müsste sowas wie eine Obergrenze festlegen von der Kapazität mal mindestens, wenn man nicht so ewige Brände hat. Batterieobergrenze. Ja, genau, gute Idee. Dann fahren die Autos auch nicht mehr so weit. Das ist gut für alle Beteiligten. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hier ist ziemlich interessant mit der Volkszählung, weil da haben sie sich jetzt nämlich überlegt, wir fragen einfach nicht mehr, welche Religion die Leute haben. Ist ja eh unwichtig. Oh, warum haben die sich das wohl überlegt? Wir fallen da gleich ein paar Gründe ein. Also zum einen sind ja jede Menge Leute ausgetreten aus der Kirche. Gut, das ist ja eh bekannt. Aber wenn man das nicht nochmal so feststellt, jetzt quasi mit einer Selbstauskunft, dann kann man es aus der Statistik schon raushalten und dann braucht man auch nichts daran ändern, an diesen Dotationszahlungen und so, wo wir dieses Jahr ja 100 Jahre feiern, 100 Jahre gibt es jetzt schon in unserer Verfassung den Passus, dass diese ganzen Sonderleistungen da jetzt mal abgeschafft gehören und immer noch ist da niemand dran interessiert, sich darum zu kümmern. Deswegen wird es wahrscheinlich nochmal 100 Jahre dauern. Ja. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich das Ding mit dem Islam, wo wir ja gar nicht so genau wissen, wie viele Leute überhaupt Muslime in Deutschland sind, weil das ja nicht so, die ja nicht in dem System so drin sind. Aber hier könnte man es rausfinden. Christlichen Kirchen, hier könnte man es rausfinden, man möchte aber nicht. Cui bono. Vielleicht könnte man noch andere Dinge rausfinden, die man jetzt noch nicht weiß. Also, der Fisch hat ja in dem Artikel über die Väter auch geschrieben, dass sie nicht genau wissen, wie die Datenlage ist. Aber bestimmte Dinge wollen die eben nicht wissen, ne? Wo ist denn? Habe ich nicht gelesen. Habe ich nur die Überschrift gelesen. Beziehungsweise nur reingelesen. Ja, die Leute stört das irgendwie offensichtlich. Das im Prinzip ja, vor allem die gewesen, Männer, sagen sie hier drin. Ja, vor allem die Männer, ja, okay. Ja. Männer sind auch engagierter eben überhaupt, was politische Sachen angeht. Von daher sind die auch eher gegen sowas. Ein Viertel findet, es würde nicht fair über rechte Parteien berichtet. Ja, das finde ich auch Banane, muss ich mal sagen. Es gibt ja eigentlich nur eine rechte Partei und diese Beschwerde ist jetzt auch langsam irgendwie ein bisschen über oder so. Über Moscheen kann sich einer beschweren, aber das kann man dann sagen, wenn man das nicht möchte. So finde ich noch in Ordnung. Ne? Moment. Also in dem Artikel, was war jetzt die Umfrage? Es ging um Moscheen, weil da stand jetzt gerade nochmal was ganz anderes. Mit, ja, da war nochmal anderes. Über Rechte wird nicht ordentlich berichtet. Ja, die haben halt Leute gefragt, ja, irgendwie, ob sie das. Auch, aber eher wegen Nazi-Scheiße und so. Oh, apropos Nazi-Scheiße. Europa erwache. Ja. Europa erwache, dieser Artikel von Josh Soros, dem Gründer der Open Society Foundation. Europa schlafwandelt in Richtung Untergang. Und wann ist das? Die Europäer müssen aufwachen, bevor es zu spät ist. Jetzt von Februar. Okay. Tun sie es nicht, wird die Europäische Union dem Muster der Sowjetunion aus dem Jahr 1991 folgen. Weder unsere Regierung noch die Normalbürger scheinen zu verstehen, dass wir in einem revolutionären Moment stehen, dass die Bandbreite der Möglichkeiten enorm ist und dass das letztliche Resultat daher höchst ungewiss ist. Was er damit meint, erklärt er später weiter unten auch im Bezug auf Deutschland. Genau. Der Aufstieg der AfD beendete den Daseinszweck des Bündnisses aus CDU-CSU. Doch kann das Bündnis nicht aufgekündigt werden, ohne Neuwahlen aufzulösen, die sich weder Deutschland noch Europa leisten kann. Danke, Herr Soros, dass Sie uns das sagen. Beim gegenwärtigen Stand der Dinge kann die herrschende Koalition nicht so robust proeuropäisch agieren, wie sie das täte, wenn die AfD nicht ihre rechte Flanke bedrohte. Also der wünscht sich im Endeffekt, die AfD wäre gar nicht da und alle würden an einem Strang ziehen, wie Weiland die Blockparteien in der DDR, Richtung europäischem Superstaat. Ja, also. Demokratie ist was anderes, George. Demokratie ist, wo man mit allen Lagern so lange konstruktiv debattiert, bis man einen Kompromiss gefunden hat. Demokratie ist nicht, sich die Kritiker wegzuwünschen. Und auch nicht, sie wegzuspenden oder wegzuaktivismusisieren. Keine Ahnung. Ja, dann ja. Ich, der alte Artikel ist, weil ich habe letztens sowas auch gelesen im Spiegel, da hat er 2015, glaube ich, auf 14 was geschrieben. Und so also hier, wie gesagt, hier steht 15. Februar 2019 drüber. Ja, ich habe also diese Flüchtlingskrise so ein bisschen vorausgeahnt und dann eben das angemahnt, was im Prinzip auch hinterher passiert ist oder so. War auch ganz interessant, kann ich einfach mal mitbringen. Ja gut, die Flüchtlingskrise, die konntest du ja auch schon vorher Bescheid wissen. Also das wusste ich auch vorher Bescheid, einfach nur durch normale Nachrichten lesen. Wenn das der Staat, der deutsche Staat nicht vorher gewusst hat, dann lache ich mich tot. Ja, also weil das konntest du Monate vorher wissen, wenn du einfach nur Presse liest. Also, ja, ist richtig. Ne? Also, er hat aber, wie gesagt, konkrete Ratschläge gegeben, wie man sich da verhalten soll, wie sich Europa verhalten sollte und so. Das war dann schon ein bisschen weitergehend. Das Witzige ist, dass da durchaus vernünftige Sachen drinstehen in dem Artikel am Ende. Man kann noch immer für eine Bewahrung der EU plädieren, um diese radikal neu zu erfinden. Aber das würde in der EU einen Sinneswandel erfordern. Die aktuelle Führung erinnert an das Politbüro zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Sowjetunion, das damals weiter seine Ukase erließ, als ob sie noch relevant wären. Also das ohne seine sonstige Bewertung dann die Grünen für die beste Partei für Europa zu halten und so. Ohne würde ich den Satz sogar gut finden. Oder der erste Schritt zur Verteidigung Europas vor seinen inneren und äußeren Feinden besteht darin, die Größenordnung der von ihnen ausgehenden Bedrohung anzuerkennen. Recht so. Ja. Stimmt ja. Aber er stellt sich das halt ganz anders vor als ich. Andernfalls könnte sich der Traum von geeinten Europa zum Albtraum des 21. Jahrhunderts entwickeln. Oh, meine Güte, mit EU oder ohne EU wird die Welt nicht untergehen. Also. Aber in der EU-Debatte, was mir da immer fehlt, ist, es wird auf jeden Fall auf einen europäischen Superstaat rauslaufen. Jeder, der sich was anderes einredet, der hat, ich keine Ahnung, was ich da argumentieren soll. Also, und ob du das jetzt magst oder nicht, da gibt es Gründe dafür, dagegen, was weiß ich. Ich denke mir, da ist eine große Chance dabei, dass die Diversität von Europa zunichte gemacht wird. weil zu viel Verschiedenes in ein super Ding verkleistert wird. Aber ich weiß halt auch, dass geopolitisch Russland und China, ich, was weiß ich, Alter. Wer bin ich denn, dass ich da eine Grand Strategy habe? Also, aber ich keine Ahnung, Mann. Also nur mit dem Argument, wir brauchen einen großen Wirtschafts- oder was auch immer Raum gegen Amerika, China oder sowas bestehen zu können. Ja, deswegen halt die EU so zu konstruieren, dass sie quasi immer autoritärer wird und immer weniger Mitbestimmung es gibt, nur mit dem Argument, dass man halt da in Konkurrenz treten kann. Ja, das ist gefährlich. Ja, ein Europa neu denken finde ich schön. Ich würde mir ja auch ein Europa wünschen, was besser funktioniert als das, was wir im Moment haben. Ja, vor allem wie die Leute gewählt werden und wie die Kommission zusammengestellt wird und diese ganzen Sachen. Ja, ich meine, man könnte das ja mal reformieren. Ja, ich denke aber halt, wir laufen auf so ein Modell zu, wie es momentan in dem größten Vielvölkerstaat irgendwie der Welt, so China. Die halten ihre Leute unter Kontrolle. Ja, also ich persönlich denke auch, dass ein EU-Superstaat eher wie China aussieht politisch. Also wir haben ja auch schon die Gender-Fraktion hat ja auch schon Vorgaben geschrieben. Also gibt EU-Dokumente, wo man dann sozusagen die Pressefreiheit für Gender-Repräsentation einschränken möchte. Hatten wir vor 2 Jahren auch schon mal einen Stream darüber. Also es gibt EU-Dokumente, die klar sagen, dass jede Redaktion einen Gender-Beauftragten braucht. Also so richtig abgefuckt ist Scheiße. Also. Ja. Und man kann dann sagen, ja, das ist eine XY-Division, die nicht wichtig ist und tralala, meine Güte. Aber es gibt halt Gruppen innerhalb der EU, die wortwörtlich damit argumentieren, dass für Gender-Gaga die Meinungsfreiheit definitiv eingeschränkt werden muss. Also als Imperativ. Die Pressefreiheit wird darunter leiden, dass die Gender-Ideologie durchgedrückt wird. So Kram gibt es auf EU-Ebene. Also. Ja, wenn Europa sich als EU neu erfindet, also dann ja, wahrscheinlich eher nicht vielfältiger, das glaube ich auch. Dann wollen sie wahrscheinlich dann auch mit dem Superstaat im Hinterkopf hier so ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Ne? Siehst du ja immer von Amerika, in Europa kannst du nicht anrufen oder so. Ne? Da habe ich keinen dran, da habe ich immer andere Leute dran oder so. Und wenn man da eine einheitliche Linie abgeben will, dann muss man auch ein bisschen andere Leute auf Linie bringen oder innerhalb der eigenen Leute, klar. Glaube ich auch, dass das nicht unbedingt friedlicher würde. Oder zu der einen Sache, die gerade kurz drin war, wir sind ja jetzt schon weitergegangen, aber ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Und zwar hat die EU im Endeffekt den sozialen Netzwerken ja eine Auflage gegeben, dass sie ein Code of Practice, also dass sie quasi ein methodologisches Handbuch erstellen müssen, um gegen Desinformationen vorzugehen, die auf diesen Plattformen passieren. Und da ist jetzt eine erste Rückmeldung von den Unternehmen gekommen. Und das war, also Facebook hat teilweise nicht die Sachen beantwortet, Google hat nur ein paar Monatsdaten geliefert, Twitter hat überhaupt gar nichts geliefert und deswegen sagt die EU-Kommission jetzt, ihr müsst jetzt mal spuren, weil sonst gibt es Konsequenzen, weil ihr habt diesen Code, ihr habt das ja schon verpflichtet, so einen Code of Practice zu erstellen und uns die Daten zur Verfügung zu stellen und ihr habt das noch nicht gemacht. Quasi, finally, the platforms have failed to identify specific benchmarks that would enable the tracking and measurement of progress against hate speech and disinformation in the EU. Ja, das ist ein bisschen nervig in der EU, ne? Es wird immer alles kontrolliert und überprüft und bestraft, wenn es nicht gemacht wurde und so. Ja, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Also da wird nochmal was bei rumkommen, aber ich finde das auch interessant, dass die EU-Kommission im Endeffekt sagt, ihr müsst jetzt ein Handbuch erstellen, um Desinformationen zu attackieren. Und das Problem bei solchen Sachen ist ja immer, wer legt fest, was Desinformation ist, wer legt fest, was ist wahr und was ist falsch. Das wird wie immer das gleiche Problem sein. Oh, da wird bestimmt keine versteckte progressive Agenda in dem Handbuch drin sein, die auf subversive Art und Weise das Meinungsspektrum verrücken will. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt nicht. Doch nicht. Ich habe auch immer den Eindruck, dass die Diskussion vielleicht schon mal gegeben hat. So ähnlich. Vor ein paar Jahren, vor ein paar zig Jahren oder ein paar hundert Jahren, keine Ahnung. Ja, heute haben wir aber viel Sorges. Kein Wunder haben wir den Titel. Ich habe das noch mit dir gehört von der Tagesschau oder was? Tagesthemen, den Faktenerfinder. Ich habe mich gefragt, warum der Faktenfinder und nicht Faktenprüfer oder so zum Beispiel heißt. Ne? Faktenchecker oder so. Aber gut, das nur nebenbei. Der Soros wird hier zwar nicht hochgelobt oder so, Aber es wird so argumentiert wie, also damit das eben diese Dinge, die er macht, diese ganzen Finanzierungsgeschichten oder so, dass das ja nicht geheim wäre. Das war aber irgendwie auch nicht der Vorwurf, dass man das ja geheim halten würde oder so, sondern dass er eben bestimmte Dinge sponsert, die möglicherweise zersetzend sind oder so. Aber die Patrick musste das dann ein bisschen, ja, normal zu reden, wie gesagt. Also, das war so der mit Soros ist halt das Ding, es gibt halt auch einen Haufen Soros-Kritiker, die mir gewaltig gegen den Strich gehen und nicht, weil ich den Soros mag, sondern weil ich mir einfach denke, Leute, der macht so viel Unfug, den man gut kritisieren kann, und dann wird hier und da Kram dazu erfunden, wo ich mir auch denke, Leute, Alter, ihr habt alle den Schuss nicht gehört. Ja, das ist sicher richtig. Ne? Das stellt ja auch teilweise klar hier, denke ich mal, dass er auch ein paar Punkte macht. Ja, eben, weil die Leute auch solche Geschichten immer ausgraben. Ne? Hm. Ja, der ist dann jetzt, gehört er ja auch zur, keine Ahnung, Elite oder sowas. Ja, aber das ist ausnahmsweise mal nicht von dem Dingenskirchen hier, sondern das ist von irgendeiner Dame hier geschrieben, Silvia. Hätte ich das zwischendurch irgendwo lesen sollen. Okay. Mhm. Die gute Silvia. Naja, siehst du halt auch, dass dann irgendwie diese Sachen, dieses Open Society, ja, dass er das eben die Kohle da reingibt, ohne zu prüfen, was die groß machen. Das soll dann eben nur pro Demokratie sein oder so. Ja, aber wie willst du das denn auch? Ja, kann man sich auch an drei Fingern ausrechnen, was dabei mit rumkommt. Ich meine, wie will er das denn auch überprüfen, Alter? Ja, wenn du eine Milliarde ausgibst und dir 5.000 Aktivisten einstellst oder 15.000, was weißt du denn als Obermufti dann, was der Einzelne macht? Nee, also eine Richtung vorgeben und das, wie denke ich, immer wieder auch gemacht haben und auch wissentlich und willentlich gemacht haben. Ne? Und ich meine, das nächste Ding ist jetzt, okay, dann lass Soros Ziel Unfug sein. Und dann hast du noch irgendwelche, noch debileren linken Gruppen, die Unfug plus zwei haben wollen. Und die unterwandern dann irgendeine NGO von ihm. Ja, so, weißt du, dass diese debilen Gruppen einfach dann finanziert werden und sich den ganzen Tag damit beschäftigen können, so wie Feministinnen oder so, wo die ja gar nicht zugehören, aber weißt du, was ich meine? Und ich will den Soros so nicht in Schutz nehmen, aber das ist alles, es ist halt Politik. Dann kriegt irgendeine Stiftung Geld und die wird unterwandert von nochmal irgendwem anderen und dann kommt am Ende Unfug bei rum. Also, ja. Ja, Frankreich und der unsichtbare Kolonialismus. So. Das ist ein Deutschlandfunk Hintergrund. Ich empfehle einfach mal eben, sich das für 20 Minuten anzuhören. Da sind noch sehr viele weitere Informationen über Frankreich, was Frankreich in Afrika, hauptsächlich in Westafrika, macht. Aber ganz konkret geht es um die Währung in sehr vielen Ländern. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Hinterkopf. Ich glaube, in 12 westafrikanischen Ländern gibt es den sogenannten Franc CFA. Der ist nochmal gesplittet in zwei Hälften. Einmal gibt es den zentralafrikanischen Franc und einmal den Franc CFA. Aber im Endeffekt ist es beides die gleiche Währung. Die Währung ist an den französischen Franc gekoppelt und der französische Franc ist ja mit einem festen Wechselkurs in den Euro übergegangen. Heißt, der Franc CFA, beide Franc CFA, sind an den Euro gekoppelt und die können im Endeffekt keine eigene Zentralbankpolitik machen. Heißt, die sind komplett von allen finanziellen Entscheidungen von der Europäischen Zentralbank abhängig. Wer das Die Konvertierbarkeit der Währung ist, glaube ich, nur gegeben gegenüber Euro und US-Dollar. Das heißt, man kann den einen Franc CFA nicht gegen den anderen Franc CFA wechseln. Man muss erst gegen Euros tauschen. Ja, was natürlich den Handel zwischen den Ländern, die diese unterschiedlichen Währungen haben, ein bisschen erschwert. Und ist ja generell. Wer hat das denn warum festgelegt, überhaupt, dass sie so einen Wechselkursverhältnis haben müssen? Das ist einfach in der Folge der Kolonieauflösung einfach so vertraglich vereinbart worden. Ach so. Ja, man könnte das sehr, sehr negativ sehen. Teilweise hatte es aber auch einen Sinn, weil die Länder nicht die Kapazität hatten, eine eigene Währung darzustellen. Allerdings kann man das natürlich jetzt mit diesem zeitlichen Abstand jetzt wirklich nicht mehr sagen. Spätestens, wo der Euro eingerichtet wurde, hätte man sich überlegen müssen, ob man was mit dem Franc CFA macht. Hat man allerdings nicht gemacht. Und ja, das nur mal als kleine Information. Warum hat Afrika teilweise so viele Probleme, eine ordentliche Infrastruktur aufzubauen, ordentliche Handelsverträge zu machen? Sehr viel hängt mit dieser Währung zusammen, weil die Währung halt an den Euro gekoppelt ist und deswegen, wie es so schön heißt, für diese Länder teilweise einfach zu stark ist. Die würden gerne abwerten, können es aber nicht. Ja, das nur mal als kleiner Hintergrund. Ja, Frankreich ist in der EU ein sehr großes Land, ein sehr großes Gewicht, aber Frankreich hat halt auch jenseits von der EU noch sehr große Einflusssphären. Ich erinnere auch an Französisch-Guyana. In dem Kontext möchte ich auch sagen, dass es ja ein ähnliches Konstrukt gibt, was England hat, und zwar den Commonwealth of Nations. Ja, und das ist eine etwas andere Konstruktion, da geht es eher um staatliche Sachen, Währungssachen sind da auch drin. Allerdings, dieses Franc-CFA Währungsregime in Afrika ist halt eine Sache, mit der Frankreich extrem viel Macht ausüben kann in diesen Ländern, und solange das besteht und die sich nicht von diesem Währungsdiktat befreien können, können die gar nicht eigene Politik machen. Ja, und deswegen könnte man indirekt sagen, alle Probleme, die diese Länder haben, müsste Frankreich an sich so ein bisschen Verantwortung für übernehmen, was sie auch tun. Allerdings interpretieren die das dann wieder so, dass sie halt ja sagen, ja gut, wir haben die Rohstoffe und deswegen gehen wir dahin. Naja. Ja, der Vertrauen ist größer zu der fremden Währung, ne, als zu der eigenen, dass sie irgendwie zu schnell verfällt. Das stimmt ja in der Regel auch, das ist ja das Doofe. Ja, also ich habe gesagt, es hat nicht nur komplette Nachteile, weil teilweise in den Ländern, also sowas wie ein Währungscrash oder so, kann halt nicht unbedingt bei denen passieren, was ja bei anderen afrikanischen Ländern oftmals ein Problem ist. Aber es ist halt ein Extrem in die eine Richtung, und wenn die halt die Möglichkeit hätten, ein bisschen flexibler zu reagieren, dann wären sie halt auch souveräner. So kann man halt nicht sagen, dass sie souverän sind. Ja, habe ich schon verschiedentlich bei Staaten gesehen, aber wenn ja mal eben mitgekriegt, dass sie eben eigentlich alle Leute mit Dollars rumhantieren oder was weiß ich, mit Schekel oder so. Schekel. Ja, das ist ja beispielsweise dann auch ein Punkt, weil in Frankreich ist es so, natürlich kannst du auch auf der Straße mit einem US-Dollar und einem Euro zahlen, und das liegt halt auch teilweise daran, weil die Waren halt auch anders bepreist sind. Ja, ich hab's ja gesagt. Ja, du hast ja völlig recht damit, das meine ich nur, dass die Länder sich so handlungsarm machen damit, ne? Die schränken sich selber damit ein. Will ich auch sehen. Hier haben wir einen Tweet vom Herrn Robin Alexander, deutsche Afrikapolitik, während zur Fluchtursachenbekämpfung auf einem ganzen Kontinent angetretene Bundesregierung erneut scheitert, eigene Minister auszufliegen, ist in Wissenschaft Gutachterkrieg ausgebrochen, wie PC, der Afrika-Beauftragter der Kanzlerin, reden muss. Und ich muss sagen, da dachte ich mir, oh, das hört sich aber klasse an. Und dachte mir so, ich bringe euch da jetzt ein richtiges Schmankerl mit. Und dann habe ich mir das angehängte Dokument angeguckt und die ersten drei Seiten waren so unglaublich langweilig, dass ich das nicht geschafft habe, fertig zu lesen. Ich werde das nachholen und meine Hausaufgaben bis nächste Woche machen. In dem Dokument werden aber The Two Cultures angesprochen, was ein altes Buch ist, was sozusagen den ewigen Stellvertreterkrieg zwischen den Humanities und den MINT- bzw. STEM-Menschen innerhalb der Universität halt veranschaulicht, The Two Cultures in the Scientific Revolution von, wie hieß der nochmal, C.P. Snow. Es war eine Rede von ihm, eine Lecture, und dann gab es da halt von einem Buch. Das ist auf jeden Fall wissenswert, The Two Cultures. Und hier ein PC-Skandal, der so langweilig geframed war, dass ich geistig abgeschalten habe. Ich werde es durchlesen und euch auf dem Laufenden halten. Aber ja, in Sachen Fluchtursachenbekämpfung scheitert es an der Political Correctness. So viel kann man schon mal sagen. Und das macht mich einfach froh, wenn Menschen echte Probleme in der echten Welt haben und wir einen Political Correctness Stellvertreterkrieg haben. Mit Gutachten und tralala. Das ist klasse. Genau hier, das ist das Dokument. Oder? Wenn sich das jemand bitte auch angucken möchte, es ist so unglaublich langweilig. Das ist die erste Seite. Gott. Ja, da habt ihr es. Halal-Fleisch darf sich jetzt nicht mehr Bio nennen, wie ein europäisches Gericht entschieden hat. Und lustigerweise, also hier in diesem Artikel steht zumindest drin, das sei wohl ein seltener Fall gewesen, wo quasi irgendwelche Leute, die da involviert sind mit dem Gericht und quasi sagen, wie das irgendwie ausgehen sollte oder so, wo halt die Richter denen nicht zugestimmt haben. Also im Regelfall ist das wohl so, dass dann irgendwelche Experten kommen und sagen so und so und so und dann sagen die dann, ja, sehen wir auch so und dann ist das irgendwie, fertig und in diesem Punkt hat jetzt dieses Gericht da, also das ist jetzt nicht das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte oder dieser ganze Kram, das ist irgend so ein anderes Ding. Und ja, auf jeden Fall haben sie halt gesagt, dass weil die Tiere ja nicht betäubt werden mit irgendwelchen Schlachtungen und dieses Bio-Siegel aber suggeriert, dass das Tierwohl auch berücksichtigt wird. Deswegen darf man jetzt nicht mehr sagen, dass dieses Halal-Fleisch irgendwie Bio wäre. Da habt ihr es. Haram. Hm. Ja, ich meine, es liegt ja irgendwie nahe, der Gedanke. Also ich hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber das mit dieser Koscher-Schlachtung, das widerspricht ja ziemlich vielen Gesetzen an sich. Allerdings gibt es ja da wieder diese religiösen Ausnahmeregelungen, ja, wo ich ja auch einmal drauf gestoßen bin, dass sie halt auch für Religionen unterschiedlich ausgelegt werden, weil beispielsweise zum Schlachtfest die Muslimen eine höhere Anzahl von Tieren schlachten dürfen als Juden beispielsweise bei ihren Schlachtfesten. Und also es ist alles sehr seltsam ausgestaltet. Ja, sehr seltsam. Oder wie es immer heißt, es ist alles klar geregelt in Deutschland. Da habt ihr es. Ja, dieses hier ist auch von mir. Bundestagsmitarbeiter klagen über Drohungen durch AfD-Angestellte. Das steht nicht viel drin in diesem Ding. Das ist einfach nur, dass sie jetzt wohl irgendwie die Kontrollen verschärfen wollen, weil irgendwer von der AfD mit einem Messer erwischt wurde und Messer bis, ich glaube, 6 cm Klinge oder so kann man wohl im Moment aktuell in den Bundestag mit reinnehmen. Und die überlegen jetzt halt, ob sie das ändern wollen. Und irgendwelche Leute beklagen darüber, dass sie angeblich angepöbelt werden von Mitarbeitern der AfD. Und die AfD sagt, das stimmt nicht. Also man hört, was sie denn in, während der Debatten schon alles unterstellen, ne? Dann würde ich sagen, das stimmt wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ja, keine Ahnung, kann halt alles sein, ne? Aber das ist ja natürlich auch so ein bisschen das Problem, ne? Ich meine, solange wie das da keiner, der halbwegs neutral ist und wer ist das da schon, ne? Das ist ja der Bundestag. Also, ja, der Hausmeister oder so. Also in dem Moment muss ich da an diese Episode in Großbritannien denken, wo irgendwelche Brexit-Aktivisten zu irgendwelchen Parlamentariern meinten, stick the damn flag up your arse oder the EU flag up your arse. Und es dann durch die Medien ging, I was threatened with being anally raped. So, und an die Geschichte musste ich hier einfach denken. Ich weiß nicht, ob es passt, vielleicht sind die ganzen AfD-Angestellten, pfui, pfui. Aber ich glaube, dass das erstmal wieder nur irgendwie Panikmache ist. Also ich kann es alles nicht mehr so ernst nehmen. Ja, weiß auch der Himmel, was die mit Pöbeln verstehen, ne? Also ich meine, wenn da irgendwelche Idioten von denen durch die Gegend gehen und dann sagt einer so, ihr Kulturmarxisten oder so, habe ich ein bisschen Verständnis für. Ja, also ich meine, ich habe zu den Grünen auch schon mal gesagt, dass das eine Partei von institutionalisiertem Hochverrat ist. Meine Güte, so ich keine ich Ahnung. Die fühlen sich aber auch schon belästigt, wenn sie irgendwie Guten Morgen sagen oder so. Ne? Ja. Das ist auch alles sehr individuell. Also an sich gibt es ja schon diese Waffenkontrollen, aber es gibt ja ganz viele Ausnahmeregelungen, vielleicht für irgendwelche rituellen Messer oder sowas. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum man ein Messer mit in den Bundestag nehmen soll, außer es ist irgendwie ein Schmuck von einem Kostüm oder so. Zum Apfel aber ja noch zum Stehlen, ne? Schmiermesser wahrscheinlich, ja genau. Also ich meine, ja, da bin ich ja auch Opfer von ganz schlimmem Sexismus geworden, als ich da mal im Bundestag war. Das war das, wo ich vorhin schon von erzählt hatte. Da war ich in weiblicher Begleitung unterwegs und also mich haben sie da komplett abgetastet und meine weibliche Begleitung haben sie nicht abgetastet, also Sexismus. Weil du halt gut aussiehst, Chris, deswegen, weißt du, da wollen die nicht drauf verzichten. Meinst du, die waren nicht heteronormativ, ja, und genau, wollten mal anfassen? Die dachten sich, oh, das sieht aus wie Foucault und da will ich mal ran. Nein. Oh Gott. Ja, hier, das ist ein Artikel mit einem, ja, der Titel war vorher etwas reißerischer, wie man Amerika für 450.000 US-Dollar zerstören kann. Hier haben wir den Alexander Mews, der ist im Endeffekt ein Dude named Ben, also ein IT-Infrastruktur-Typ, und der hat im Endeffekt Ja, der hat im Endeffekt mal überprüft, wie sieht das denn aus mit der Dateninfrastruktur in Amerika? Und ja, wenn du so ein bisschen runterscrollst, da siehst du so eine Liste von so ein paar Facilities. Generell ist es ja so, dass so Datacenter, wo große Server stehen, wo halt die ganze Infrastruktur drüber läuft, das sind natürlich Festungen. Da hast du Metalldetektoren, da kannst du bestimmt keine Messer mit reinnehmen. Und die Sicherheit ist extrem stark. Hier sehen wir beispielsweise ein Bild von einer Schleuse. Ja, das ist halt wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen und das ist Standard bei diesen Security-Sachen, dass da halt nicht irgendwelche Sachen reingetragen werden, ausgetragen werden oder Daten geklaut oder manipuliert werden. Guck mal, wir müssen ins Atomkraftwerk rein. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind stärker als bei Atomkraftwerken tatsächlich. Mhm. Ich fasse das alles so ein bisschen mal zusammen und hier ist es jetzt so, dass er sich einfach mal guckt hat, ja, aber man könnte ja einfach einen ganz anderen Attack-Vektor nehmen. Ja, dann hat er sich im Endeffekt Serverstellplätze gemietet in den Facilities, die man hier sieht. 4 da, 5 da, 5 da. Also der hat die aufgelistet und hat halt geguckt, welche müssten disrupted werden, damit alles zusammenbricht. Ja, und das hat er halt strategisch gemacht. So kommt er auf diese Liste. Und was im Endeffekt hier gemacht wird, ist, der mietet sich einen Server und verpackt in diesen Servern eine gewisse Art von Sprengstoff. Und ja, dann werden die Server da hingeliefert und laufen eine Zeit lang und irgendwann explodieren sie. Und dann sind die ganzen dann ist alles lahmgelegt und es gibt ganz viele Sicherheitslücken, die hoffentlich jetzt auch behoben werden, also nachdem dieser Artikel veröffentlicht wurde. Ja, im Endeffekt, man kann sich einfach einen Stellplatz mieten und die sind so kapitalistisch, dass sie da halt nicht genug prüfen und gerne so viel verkaufen wollen wie möglich. Wer hätte es gedacht? Und bei dieser ganzen Recherche ist er dann noch auf einen anderen Attack-Vektor gefunden. Und zwar die Glasfaserleitungen, die halt diese Datencenter mit dem Internet verbinden. Ja, die sind alle mehr oder weniger, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, da sieht man das, die sind fast alle mehr oder weniger frei zugänglich. Man muss nur irgendwelche Gullideckel auf der ganz normalen Straße aufmachen. Der hat auch so einen Test gemacht, hat sich mal mit 2, 3 Leuten so einen Blaumann angezogen und ist in so ein Manhole runtergeklettert, keiner hat ihn aufgehalten. Und da sieht man die Kabel und ich meine, ob man die Kabel jetzt durchschneidet oder manipuliert oder auch in die Luft jagt, was auch immer. Ja, und der ist im Endeffekt einer vom Fach, der in diesem Artikel eine Warnung ausgesprochen hat, dass man sich da mal bitte weniger ums Security Theater am Eingang kümmern muss, sondern halt die Schwachstellen, wie beispielsweise diese Manholes hier. Ich meine, das sieht klasse aus. Einfach nur das Bild. Weißt du, selbst ohne den Kontext. Meine Güte, Jungs, Alter. Nein. Ja. Notstromaggregate und so weiter, Wassertanks und sowas, das haben diese Sachen alle. Aber die Datenleitungen, die sind da. Wunderbar. Wunderbar, ne? Das ist ein bisschen an diese Diskussion um Terrorismus. Ich kann froh sein, dass es nicht so verrückte Leute gibt, die es wirklich drauf anlegen, sonst wäre schon nichts passiert. Genau. Wie gesagt, beim Terrorismus ist das so ähnlich, die Diskussion. Man könnte auch zur Tankstelle gehen und ein Feuerzeug kaufen oder so. Das macht irgendwie auch keiner. Komischerweise eigentlich. Man will ja auch auf keinen auf eine Idee bringen oder so. Electronic Contracts and the Illusion of Consent. Ja, in diesem Artikel geht es im Endeffekt darum, wie man im Endeffekt die Art und Weise, wie heutzutage mit Contract Management umgegangen wird, als Social Engineering sehen kann. Ihr kennt das alle, wenn wir uns irgendwo anmelden, hier click to agree, ja, ich habe die Terms and Conditions durchgelesen. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, dass man es einfach durchklickt, ja, aber keiner liest sich die Dinger wenig richtig durch. Vielleicht ein paar Leute machen es vielleicht, weil überall stehen irgendwelche Klopper drin. Aber das hat ja alles im Endeffekt Konsequenzen. Das sind alles Verträge, die eingegangen werden und die Menschen werden im Endeffekt darauf dressiert, sich die Verträge nicht mehr durchzulesen, sondern einfach nur zu unterzeichnen. Ich meine, wenn man sich irgendwelche anderen Verträge anguckt, wo man 20 Seiten Anhang hat, auch im echten Leben, Papierverträge, da ist der Trend, geht ja auch in diese Richtung. War ja früher anders. Beispielsweise ist es halt so gewesen, dass früher halt die Leute noch einen Überblick über ihre ganzen Vertragsverhältnisse hatten. Ja, die wissen, okay, ich habe mein Telefon, ich habe da ein Abo, da und da. Ich glaube, heutzutage hat niemand mehr irgendeine Idee im Hinterkopf, wo habe ich denn jetzt überall schon irgendwelche Sachen akzeptiert. Also, ich weiß es nicht. Jetzt könnt ihr euch selber mal die Frage stellen, ist das bei euch auch so? Wenn das so ist, dann hat das Social Engineering bei euch funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Social Engineering ist eine rechte Verschwörungstheorie. Ich habe noch nie was weggekriegt. Ich habe alle Eulers gelesen bisher. Ja, Das ist ein Artikel, den habe ich eingereicht, aber mal wieder einmal mit Profis. Ich habe mir nicht komplett durchgearbeitet, aber ich fand sowas würde mir nie passieren. Nein, Quatsch. Wir kennen das doch alle. Ja, aber im Endeffekt ist es wohl so, dass es teilweise immer noch griechische Wörter und Buchstaben gibt, die man noch nicht so ganz interpretieren kann, was sie eigentlich bedeuten. So, und die Details kann ich jetzt leider nicht wiedergeben, weil ich den Artikel nur angelesen habe, aber alleine diese Tatsache finde ich sehr faszinierend. Ich wette mit dir, die hatten auch ein Wort für Kulturmarxismus. Ich wette das mit dir. Die haben. Also, weißt du, für die ist die geistige Haltung von Zivilisation zerstören. So, dafür hatten die ein Wort, ich sag's dir. Auf jeden Fall. Foodwatch demands end of EU presidency partnership with Coca-Cola. Muss man da eigentlich viel zu sagen? Ja, also die rumänische Präsident ist ja jetzt im Endeffekt, hat die EU-Ratspräsidentschaft, hat ja von Österreich, glaube ich, übernommen vor kurzem. Und was er erstmal gemacht hat, ein riesiges, schönes Programm für Nutritional Health und andere Sachen auf EU-Ebene, und einer der Hauptsponsoren ist Coca-Cola. Jetzt muss man dazu sagen, an sich ist das normal, halt diese ganzen Fastfood-Hersteller, die sind immer bei irgendwelchen Gesundheitsinitiativen mit drin, macht McDonald's ja beispielsweise auch. Aber ja, es ist eine etwas größere Marketingaktion. Ist schließlich auch Bio, ne? Ja, naja, also so viel zu Corporate-Lobbyismus in der EU. Das ist alles nicht so ganz im Sinne des Erfinders, nicht wahr? Aber ein schönes Bild mit den Kronkorken, Coca-Cola. Dann machen sie die Pizza kleiner. Ja, reden wir kurz über Peter. Peter, ja, also ich muss sagen, ich werde mit denen wahrscheinlich nicht mehr warm werden. Ich bin ja auch für Tierschutz und all diese Sachen, nur das, was Peter macht, ist rumkreischen, Aktivismus, total übertrieben. Ja, ich meine, die PETA-Aktionen sind ja legendär in ihrer Geschmacklosigkeit und was weiß ich. Und ja, das traurige Geheimnis von PETA ist ja, dass die im Endeffekt, wenn sie mal nicht nur so eine Virtual Signaling-Aktion machen, wenn sie mal wirklich aktiv irgendwelche Tierheime unterhalten oder halt, es gibt ja auch Aktionen, wo irgendwelche Aktivisten Leuten die Hunde klauen, weil die sagen, du behandelst deinen Hund nicht gut. Jetzt kümmern wir uns um den Hund. Und vielleicht hat der Hundehalter den Hund nicht gut behandelt, aber was passiert hinterher mit dem Hund? Der kommt entweder in ein PETA-Tierheim oder wird in ein anderes Tierheim verteilt. Und PETA benutzt halt in Amerika eine gewisse Rahmenbedingung. Das nennt sich im Endeffekt Kill Shelters. Ja, also Tötungsheime. Was passiert da im Endeffekt? In diesen Tierheimen werden die Tiere, wenn sie nach einer gewissen Zeit nicht vermittelt werden, direkt getötet, und die Zeit danach ist viel geringer und die Anzahl, die in solchen Tierheimen gehalten werden dürfen, ist viel höher, und auch die von PETA betriebenen Kill-Workshops, Kill-Shelters haben sogar eine höhere Todes- und eine geringere Verweilquote als andere Kill-Shelters, die von anderen Organisationen betrieben werden. Die Zahlen und die Grafiken kann sich jeder hier nochmal durchgucken. Und das sind halt im Endeffekt die Zahlen, die vom US-Ministerium für Agriculture, glaube ich, wer auch immer dafür zuständig ist, veröffentlicht wurden. Und ja, einfach kann man nur sagen, Peter, es gibt ja viele Leute, die sind für Tierschutz und die wenden sich dann an Peter. Geht woanders hin, Leute, geht woanders hin. Also ich halte ja schon den Menschen für unglaublich dumm und ich schließe mich damit ein. So, also, weißt du, so läuft. So, aber wenn Peter so das Ziel hat, Tiere zu schützen und irgendwie ihre Kill-Shelters eine höhere Killquote haben wie andere, da denke ich mir einfach nur so, Leute, wie schafft ihr das, in einer Organisation euch zusammenzutun und dann mit so einem Ergebnis anzukommen? Das wäre wie wenn ich... Leute, die nur zuhören. Nochmal, 71% Tötungsrate, 1,4% Vermittlungsrate und der Rest wird an andere Heime abgegeben. Das wäre genauso wie wenn ich das verursachen würde, dass die Meinungsfreiheit irgendwo eingeschränkt wird. Dann würde ich auch sagen, da bin ich geistig behindert, da habe ich es nicht hinbekommen. Aber das würde mir zu denken geben, also in mich zu kehren. Also weißt du, wenn du dein erklärtes Ziel hast und das genaue Gegenteil bei rumkommt, so... Menschen sind einfach dumm. Also die Peter haben doch letztens so eine Kampagne gemacht, dass die weiblichen Tiere so leiden müssen. Dass die immer leiden müssen. Die männlichen Tiere haben jetzt glückläufig, dass sie schon kurz nach der Geburt dann irgendwie entsorgt werden. Ne? Vielleicht nehme ich jetzt mal an, dass sie dann nur weibliche Tiere töten, ne? Ja, bei den Hunden wahrscheinlich nicht, aber da ging es dann um dieses Kükenschreddern und so, ne, dass dann die armen Hähnchen zu viel leiden müssen, weil die männlichen Tiere sowieso gleich geschreddert werden, ja. Vegans publish names of 9000 dairy farmers and ask people to confront them. Doxing oder irgendwie sowas, das Böse, außer irgendwelche Tierorganisationen machen das. Und die haben sich bestimmt alle Farmen angeguckt und haben einen richtigen Maßnahmenkatalog, wie man denn die schlechten, die haben das bestimmt gut unterschieden, welche Farmen gammelig sind und welche nicht. Also auf jeden Fall ist jede einzelne dieser Farmen furchtbar. Also das ist nicht möglich, dass ihnen da auch nur ein Fehler unterlaufen ist. Ja, das ist total gut. Und die dann noch eine Karte draufpacken. Da läuft. Oh nein, haben wir dieses Ding auch hier drin? Oh mein Gott. Ja, ein 12-Jähriger hat einen Nuklearreaktor gebaut, beziehungsweise einen Kernfusionsreaktor tatsächlich sogar. Es ist ja auch ein nuklearer Reaktor, nur, ne? Fusion statt Explosion. Und Spaltung. Ist sehr interessant. Es ist nicht der erste. Also der vorige Titelträger war ein 13-Jähriger, der auch einen abgespeckten Kernfusionsreaktor gebaut hatte. Ich glaube, ein 14-Jähriger. Und ein 13-Jähriger hat einen funktionierenden Kernnuklearreaktor gebaut. Also die gefährliche Variante, sag ich mal. Das fand ich noch ein bisschen krasser. Aber sehr interessant, ja, wenn man sich andenkt, wir haben ja den ITER-Tokamak-Reaktor, der mittlerweile wie viel Milliarden gekostet hat und im Jahr 2035 fertiggestellt werden kann, wenn bis dahin die passenden Materialien irgendwie hergestellt sind. Dabei gibt es andere Fusionsprojekte in anderen Ländern, die irgendwie kleiner, schneller, fast fertig sind. Das Gerät, was der Junge gebaut hat, ist seit 1968 bekannt. Ja. Man kann die Einzelteile ordern und es ist im Endeffekt sehr teures Lego, was seine Eltern ihm da gekauft haben, weil es ist keine... Ich meine, klar, der Typ muss auf Zack sein, um den Kram vernünftig zusammenzubauen, aber es ist jetzt keine wissenschaftliche Leistung. Ja, doch, also er muss... Man muss nachvollziehen und der Lehrer hat viel geholfen. Das ist klar. Ja, aber was ist der Medienwert der Geschichte? Typ baut echt super teures Lego zusammen. Nach Plan. Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Ich meine, an sich stimme ich dir zu. Es ist nicht so kompliziert. Aber wie gesagt, es geht doch hier nur um den Rekord, auf der einen Seite der Jüngste zu sein, der so ein Gerät zusammengebaut hat. Genau, verkaufen die Medien uns das halt hier als Boy Wonder. Ja. Ach, es ist ja schön, es ist ja, ich meine, da sollen jüngere Leute durch inspiriert werden. Ich sehe das gar nicht so negativ. Ich sehe halt das negativ, dass es so eine Lächerlichkeit ist mit der Technologie und auf der anderen Seite haben wir diese riesigen Projekte. Also, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, was da an Geld verschwendet wird. Naja, da macht es mir doch lieber Hoffnung, dass so ein 12-Jähriger, vielleicht baut ja ein 12-Jähriger ITER fertig, kostenlos, wer weiß. Wenn er 18 ist. So. Hier gibt es einen wissenschaftlichen Artikel, der, wenn ich imstande war, ihn richtig zu lesen. If I'm reading this graph correctly, someone with an IQ of 90 can retest as high as 150. A paper from 1995. Und ja, dann zum nächsten von Taleb. IQ is largely a pseudo-scientific swindle. Der Artikel hier vom Taleb, der hat mir einen Haufen Bauchschmerzen verursacht. Das Ding ist, der Taleb, der fängt gerne Streit an, intellektuellen Streit zwischen dann zum Beispiel den Pinker oder den Tedlock. Tedlock mag ich sehr, sein Super-Forecasting, den mag der Taleb gar nicht. Und der tut auch den Pinker vernudeln. Und ich finde es halt interessant, wenn ich von irgendwelchen Autoren, deren ihre klugen Bücher lese, und man hat ja mittlerweile dann sozusagen die Möglichkeit, den auf Twitter zu followen und halt zu gucken, wen tut denn jetzt irgendein ein kluger Menschheit bashen. Und ich fand es hier mit dem Taleb ganz interessant. Der Taleb, der hat 1987 Geld verdient, Asienkrise, der hat 2000 Geld verdient, hier The Dow Dip und Dotcom-Kram und er hat 2008 Geld verdient. Und zwar richtig viel. Er hat Fannie Mae geschortet, also der hat Wirtschaftskrisen vorhergesagt, mehrfach. Und er hat vielen Ökonomen halt bescheinigt, dass ihr Mathe einfach nicht so gut ist und dass sie halt zum Teil Statistiken nicht richtig verstehen. Und er hat sich hier mit IQ beschäftigt. Und wenn du sozusagen rudimentäres psychologisches Wissen hast, dann hast du einen Haufen Bauchschmerzen, wenn du den Artikel liest. So, ja, alles geschenkt. So, er sagt zum Beispiel, ja, Reproduktionskrise von Psychologie, ja. Wenn du die Reproduktion von anderen Fachschaften anguckst, da gibt es einen Haufen Papers, die am Ende nicht durchgehen. Und nehmt das alles mit ein paar Prisen Salz. Aber was ich bei diesem Artikel wahnsinnig interessant finde, ist, dass kaum jemand die Matheformeln vom Taleb anguckt und sagt, das verstehe ich nicht, da müsste ich mehr wissen, ich verstehe sein Mathe nicht. Und alle sozusagen sein Argument drumherum hier angreifen. Ich aber niemanden kenne, der so ein richtiger Mathefuchs ist. Und der das kritisiert und ich bin da persönlich dann mit meinem Latein auch am Ende, wo ich mir sage, Alter, ich lese mir die Bücher von denen durch, versuche dazu zu lernen, ich will Wirtschaftskrisen vorhersagen, ich wette manchmal in der Börse gegen Unternehmen, die zu woke werden, go woke, get broke, um Geld zu verdienen, wortwörtlich, also ich tue gegen SJWs Geld, ja, machen, wortwörtlich, und aber ich verstehe sein Mathe nicht und ich möchte es lernen. Worauf ich hinaus will ist, wenn sein Mathe-Kram stimmt, dann müsst ihr IQ sehr vorsichtig ernst nehmen, sage ich jetzt mal. Und der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert. Und bitte, Leute, lest es euch durch. Also ich bin hier mit meinem Latein auch am Ende. So, wenn ihr mir nachher in die Kommentare schreibt, Abel, du bist geistig behindert, sage ich, ja, läuft, das wusste ich auch schon. Aber Ebel, was hat denn Latein jetzt hier mit Mathe zu tun, ja? Also lass dir das mal von jemandem mit einem höheren IQ als du hier mal sagen, ja? Das hat doch nichts miteinander zu tun, ja? Ja, also das weiß ich. Nee, das Ding ist einfach nur, da gab es eine riesen Debatte unter einen Haufen Akademikern und ich finde es einfach nur interessant, dass niemand auf die Mathe geht, so. Niemand geht da drauf, niemand erklärt mir das richtig und ich find's irgendwie lustig, wie du dann zwei Camps hast, die aufeinander feuern, alles sind kluge Leute, alle schreien und am Ende, es ist ein riesengroßer Haufen von Affen, die sich mit Kacke bewerfen und ich weiß am Ende nicht, was rumkommt. Ja, na, die IQ-Debatte. Kommen wir nun zu Sex Differences in Music Preference, Stephen Stewart Williams, der auch von Taleb angegangen wird, den ich aber sehr mag, weil er Steve heißt. Und auf jeden Fall haben sich hier Wissenschaftler zusammengetan, um herauszufinden, dass die Wissenschaft beweisen kann, dass Frauen einen schlechten Musikgeschmack haben, weil Heavy Metal und Acid Rock ist ganz unten bei den Männern. Gabba und Goa und Hardcore ist gar nicht erfasst, so. Meine Jugendmusik, aber System of the Down ist da, läuft. So, ich mache nur Spaß, was weiß ich. Ich fand es interessant, die Gender Gaps in der Musik. Top 40 Music Pop. Damit, Bon Jovi. Ich keine Ahnung, Alter. The moment of reckoning. US cities burn recyclables after China bans imports. Ja, die Chinesen haben ja vor kurzem gesagt, so die Recyclingmaterialien für alle anzunehmen, das lohnt sich nicht mehr so ganz für uns, weil auch bei denen einige Industrieprojekte, um da halt Rohstoffe rauszuextrahieren, einfach fehlgeschlagen sind, kann man nicht anders sagen. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass das gesamte Recycling-System in Amerika komplett davon abhängig war, die überschüssigen Sachen zu exportieren. Die haben in Amerika nicht das gemacht, was wir gemacht haben, die meisten Müllsortier- und Recyclinganlagen darauf hinzustellen, dass sie halt auch gemischten Müll besser sortieren können. In Amerika, da haben die halt so alles, was gemischt war, einfach exportiert, Probleme der anderen Leute. Und das, was getrennt war, konnten sie in ihren eigenen Sachen verarbeiten. Und jetzt haben sie halt das Problem, dass sie nicht mehr wissen, wohin mit dem Müll. Es sind schon einige Recyclinganlagen sind schon quasi kaputt gegangen, weil halt dann doch die nicht so benutzt wurden, wie es sein sollte. Es werden neue Müllverbrennungsanlagen gebaut. ja, alles nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Und auf der anderen Seite ist es halt mit Recycling in Amerika teilweise relativ streng. Ja, teilweise sogar noch strenger als hier, was man kaum glauben kann. Aber ist so. Und ja, da regen sich jetzt die Leute so ein bisschen drüber auf, weil ihr könnt euch ja denken, warum. Ne? Ihr trennt den Müll schön und hinterher kommt nichts bei rum. Deswegen hören die meisten Leute jetzt auch in Amerika auf mit diesem ganzen Mülltrennung und quasi ist das gesamte Recycling-System in Amerika steht kurz vorm Kollaps. Das sagt man zwar immer, aber jetzt ist es tatsächlich so der Fall. Aber das Verbrennungssystem hat bei uns auch für Ärger gesorgt. Das wollten auch viele Leute nicht haben. Die Verbrennungsanlagen. Ja, nur wir haben das Problem durch technische Innovation und Infrastruktur gelöst und die Amerikaner haben es durch Export gelöst. Ja, ich meine, wir ja teilweise auch. Ja, ich sag nur die ganzen Plastik-Pfandflaschen, ne? Die werden jetzt auch nicht mehr zu T-Shirts gemacht. Ja, wir haben keine Ahnung mehr, diese T-Shirts. Ja, es gibt im Endeffekt einen Plan der EU-Kommission, dass in 3 Jahren im Endeffekt Geschwindigkeitsregler in die Autos eingebaut werden. Es gibt da verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Die eine Ausgestaltungsmöglichkeit ist, dass es einfach einen generellen Cut-off-Point gibt, was die Höchstgeschwindigkeit im Land ist. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass so Sachen wie Rettungswagen und Polizeiwagen und sowas davon nicht betroffen sind. Kontrolle und Zwang, ey. Raffen die das eigentlich mal irgendwann? Naja, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ja, und ja, also das Ganze, ja, das ist halt schon ein ziemlicher Klopper. Und es ist halt ein Sicherheitsregularium. Also die zweite Variante ist halt, dass halt gemessen wird, wir befinden uns gerade in einem Bereich, wo das Tempolimit 80 ist und dann hast du halt die Motorsperre, dass du nicht über 80 fahren kannst. In dem Bereich. Das ist die andere Variante. Also wie das implementiert wird, ist noch nicht so ganz klar. Es soll in 3 Jahren implementiert sein. Die ganzen Rahmenbedingungen werden jetzt quasi festgekloppt. Wenn da noch mal etwas Konkreteres bei rumkommt, werde ich das auch noch mal aufbringen. Nur irgendwie ist das auch so eine Sache. Warum lese ich das nicht bei uns in der Zeitung? Das ist doch eigentlich Autos, Deutschland, da müssen die Leute doch auf die Barrikaden gehen, oder? Hm. Ist vielleicht noch nicht klar, ob es eine Fake News ist. Naja, aber auch, wir haben das ja auch schon bei dem Migrationspakt gesehen. Ja. Dass also die bestimmte Themen hinterm Berg gehalten werden. Also die Safety-Standards, die sind schon offiziell so vereinbart, nur es sind noch nicht alle Sachen konkret spruchreif. Diese beiden Systeme, die ich gesagt habe, das ist auch nur, es gibt auch noch einen Strauß an anderen Systemen, die implementiert werden können. Ja, Remote-Kamerasysteme, Drohnenüberwachungssysteme und alle möglichen Buzzwords kommen da rein. Es wird natürlich wieder ein schönes Infrastruktur- und Wirtschaftsprogramm dann sein. Aber ja, wie es im Endeffekt ausgestaltet wird, wenn mehr Details kommen, gehe ich dann nochmal drauf ein. Das ist ein sehr lustiger Artikel, den ich fand. Hier wird eine kleine Zahlenspielerei gemacht. Ja, im Endeffekt ist es so, Windenergie ist halt gerade in Amerika sehr umstritten in gewissen Gebieten, weil es in Amerika teilweise so ist, dass halt wirklich große Vogelpopulationen, also Großvögel, ja, also die größten Vögel, dass die ja, in ihren Zahlen langsam zurückgehen in gewissen Regionen, wo diese Windkraftwerke stärker sind. Und da gab es eine andere Studie zu diesem Thema, die quasi zum Schluss gekommen ist, dass die Windkraftwerke quasi wie ein neuer Apex-Predator für diese Raubtiere gelten. Also quasi Raubtiere, die vorher keine Fressfeinde hatten, sterben jetzt und dadurch haben die einfach keine stabile Population mehr. Darüber haben sich Leute in Amerika aufgeregt, aber tatsächlich sterben auch ziemlich viele Menschen bei der Errichtung von solchen Windkraftwerken. Nicht unbedingt in Amerika und Europa, da sind die Sicherheitsstandards schon sehr hoch, aber auf dem Rest der Welt sieht das ganz katastrophal aus. Ja. Also es ist noch nicht so schlimm wie in Kohlebergwerken und so weiter, aber trotzdem, es ist ein signifikantes Risiko, ist ja auch hoch in der Luft und so weiter und so fort. Und da sind schon sehr komische Unfälle passiert, dass halt die Schaufeln runterfallen. Und steht in dem Artikel auch teilweise drin. Und hier wird eine sehr lustige Zahlenspielerei gemacht, weil einfach mal die ganzen Energiearten, die Energieerzeugungsarten nebeneinander gestellt werden. Hier Solarenergie, Windenergie, Kohle, Atomkraft und Gas, glaube ich. Und halt der gesamte Prozess, wie werden die Ressourcen gefördert und so weiter und so fort, dass da im Endeffekt, das Sicherste ist im Endeffekt nuklear. Ja, weil da auf irgendwie, ich habe die Zahlen jetzt im Hinterkopf, die stehen, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, dass da im Endeffekt statistisch gesehen am wenigsten Menschen durchsterben, im Gegensatz zu Abbau bei Kohle und bei anderen Sachen. So. Ja, also bei Kohle gibt es ja einerseits die Unfälle in Kohlekraftwerken und die Unfälle beim Kohletransport. Ja, also da sind schon sehr viele Todesfälle, das dachte ich mir schon. Ja, und es wird halt geguckt, wie viel Kilowattstunden an Energie werden hergestellt und wie viele Todesfälle werden zudem attributiert. Beispielsweise für England ist die lustige Zahl 90 Billionen Kilowatt und keine Toten, weil es einfach keine Toten durch Atomenergie in England gegeben hat. Gut, die gibt es vielleicht beim Uranabbau im anderen Land. Wie gesagt, ich dachte, das ist eine lustige Zahlenspielerei. Aber im Endeffekt argumentiert er hier, dass Windkraft tödlicher ist als Atomkraft. Und das finde ich aber lustig. Und noch ein paar lustige Details. Ja. Ich warte ja nur darauf, dass die CDU die Atomkraft wieder ankündigt. Ist doch gekündigt. Nee, wieder ankündigt. Ach, ankündigen, ja. Weiterzumachen, wieder aufzunehmen oder so. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man neue Atomkraftwerke baut, deren Zweck nicht nur ist, atomwaffenfähiges Nuklearmaterial zu bauen. Weil wie man heutzutage Nuklearreaktoren bauen kann, ist viel besser. Wie gesagt, diese alten Varianten, die hatten ja nur den Zweck, dieses Material für Atomraketen herzustellen. So, damals hätte man die auch schon anders bauen können und heute kann man die sehr sicher bauen. Ich bin dafür, dass wir in Jahren, die auf eine ungerade Zahl enden, Atomkraft verwenden und in den anderen nicht. Das wäre die einzig rationelle Lösung. Go, Abel, go. Also da hast du meine Stimme. Ja. So, hier ist nochmal eine Empfehlung zu dieser ganzen Venezuela-Sache. Das ist von Jeremy Scahill bei Intercept. Das ist auch ein Podcast, allerdings gibt es hier auch ein Transkript in diesem Artikel. Leseempfehlung einerseits und er geht halt nicht nur auf Venezuela ein, sondern auch auf Haiti, Ägypten, Guyana und Kolumbien und wie diese ganzen Sachen zusammenhängen mit einer Strategie des US State Departments. Interessante Sache, hat alles so einen leichten verschwörungstheoretischen Touch, allerdings sind es alles offizielle Programme, die hier beschrieben werden. Und ja, an sich absolute Leseempfehlung. Ja, dieses ganze Theater, was da in Venezuela passiert. Ich meine, da passieren natürlich schlimme Sachen, aber vieles von dem, was passiert, ist auch Theater. Beispielsweise wird hier eine Sache dargestellt in dem Artikel, wo es ging ja sehr lange um eine gewisse Brücke, wo ein Konvoi drüber wollte, der angeblich von dem Militär blockiert wurde und stellt sich raus, das ist gar nicht so gewesen, diese Brücke ist nie in Benutzung gewesen, die waren noch nicht richtig fertig gebaut, ist noch nie ein Auto drüber gefahren, es gibt Dokumentation mit Satellitenbildern, seitdem die Brücke gebaut wurde, alles Mögliche. So, das ist jetzt mal nur ein Aspekt und ja, noch ein paar andere lustige Sachen. Vor allem fand ich es auch interessant, ein bisschen was über Haiti zu erfahren und in Ägypten, weil der Zusammenhang zu Venezuela wird nicht auf den ersten Blick klar, aber es geht im Endeffekt um das State Department, was halt im Endeffekt gewisse NGOs und andere Organisationen mit Fördermitteln ausstattet, um gewisse Ziele zu erreichen. Den Rest könnt ihr euch selber durchgucken. Hätte es in Venezuela geholfen, ihre Währung irgendwie zu koppeln an den Dollar oder so? Das kann ich nicht sagen, ja, weil das kann ich wirklich nicht sagen. Die haben ja sogar eine Kryptowährung namens Petro eröffnet, die ja total gefailt ist. Haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. Ja, die eigentliche Währung ist ja eigentlich auch gefailt, ne? Die ist die höchste Inflation. Die WoW Ingame-Währung, also World of Warcraft Ingame-Währung, war stabiler wie das, was Venezuela gebacken bekommen hat. Also eine Ingame-Währung, die sich erweitert einfach durch Spawnen von Ads, die du kaufst. Also das musst du auch erstmal hinbekommen. Also das Online-Spiel ist mehr monetare Sicherheit hat wie dein Land. Also. Ja, eine Sache dazu vielleicht noch zu sagen ist, an sich hat ja Venezuela, also die Ölgesellschaft von Venezuela, der Name ist mir jetzt entfallen, die müssten noch ein paar hundert Milliarden US-Dollar-Äquivalent überwiesen bekommen von den Raffineriefirmen aus Amerika, denen die das Öl in den letzten Jahren exportiert haben. Und es gibt ja seit ein paar Jahren die Sanktionen, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen dürfen. Also da liegen so ein paar hundert Milliarden in Amerika auf Konten rum, die eigentlich Venezuela gehören. Das fand ich ja ganz lustig, wo da Guaido da gesagt hat, so, ach ja, Vielleicht könnte ich ja diese Gelder, die im Ausland geblockt sind, vielleicht könnt ihr mir die ja geben, zur Verfügung stellen, damit ich hier damit agieren kann. Das fand aber ich. Waren nicht die Sanktionen gegen Private? Also ich hatte das mit den Sanktionen so gehört, dass Funktionäre der Regierung sozusagen geblockt worden sind. Die sind ja Schlüsselpersonen bei der Ölgesellschaft. Ja, aber wenn du auf deinem Privatkonto im Ausland das Geld von der Ölgesellschaft von deinem Land hast, die verstaatlicht worden ist, ist das irgendwie ein anderes Geschmäckle, ja, wie gut, wenn du... Wie du das jetzt dargestellt hast, so kann ich das nicht... So hatte ich es im Kopf. So ist es nicht. So ist es nicht. Nee, da will ich gerne eine Quelle haben, Price! Gib mir eine Quelle! Das liegt auf den Lorokonten, ja, der amerikanischen Banken, hauptsächlich Wells Fargo Bank. Ja, und das ist Eigentum von der venezuelischen Ölgesellschaft. So, keine Privatkonten. Zumindest was das angeht. Natürlich hast du auch recht, ja. Ja, und nochmal eine kleine lustige Meldung, oder was heißt lustig, ist es nicht wirklich. Ja, Kalaschnikow, kennt ihr den Namen? Die bauen doch so Gewehre und solche Sachen. Ja, was bauen die auch? Die bauen eine Gewehrfabrik derzeit in Venezuela. Ja, und die ist, soweit ich weiß, ist sie auch jetzt gerade schon fertiggestellt worden. Die war ein bisschen schneller fertig. Ja, das nennt man mal dem Markt ein bisschen voraus sein, hä? Hoffen wir mal nicht. Großartig, ja. Hoffen wir mal nicht, ne? Sollen sie doch Kalaschnikow essen. Ja. Genau. Das waren die Weltraumaffen. Das ist schon vorbei. Ja. Verrückt. Fördert was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet! Nieder mit dem Kulturmarxismus! Geht noch in den Wald. Geht in den Wald und macht euch Gedanken. Stellt alle Utopisten an die Wand. Eieiei, jetzt. Das ist der einzigste Weg ins Utopia! Für das große Gute! Ja. Lasst das mal mit der Wand und geht einfach in den Wald. Genau. Geht in den Wald und sucht da die Wand. Ja, wir hoffen, dass uns YouTube diese Woche nicht wieder sowas einschenkt wie letzte Woche und irgendwie die HD-Version nicht abspielen will oder so. Aber diesmal habe ich es auch mit aufgezeichnet wieder, so wie in unserer Zeit im Exil, dass wir es dann in voller Qualität irgendwie wieder re-uppen können oder so, wenn wir müssen. Schauen wir mal. Sehr merkwürdig auf jeden Fall alles. Gab auch keine Erklärung dazu. live.weltraumaffen.com nicht noch eine Audioversion oder was? Ja, aber nur während der Übertragung. Später gibt es sie dann halt beim Price im Archive. Ja, so. Ich lade die auch immer auf RSS-Podcast hoch, immer so, ich sag mal, 2-3 Stunden nach der Sendung ist es frühestens da. Immer. Frühestens. Super. Danke dafür. Das wäre so dann noch. Haut rein. Macht's gut, bis nächste Woche. Lasst euch nicht gendern. Journalisten sind die Unberührbaren unserer Gesellschaft. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.